Ed, also der lebt ja schon so ein bisschen von seiner Piepsstimme. Ja, genau. Was hat er für eine deutsche Stimme? Ja, sie ist halt auch wieder diese schwarzer, lustiger, so, kleiner, ja. Typ-Stimme. Also es ist halt, ja, das ist halt die Stimmen, die sie immer haben. Die haben ja nur irgendwie 5 Stimmen für jeden besonderen Charakter, kann man so sagen. Und ja, es ist, ja. Hast du das Until Dawn Rush of Blood gesehen? Ja. Und? Ja, das ist halt VR, kann ich nichts dazu sagen. Muss ich auf der Mütze haben, weißt du selbst, oder? Ja, stimmt. Also, sieht auf den ersten Blick nicht besonders geil aus, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du da sitzt mit dem Ding auf dem Kopf und dann ja, knallen da immer aus allen Ecken diese Freaks da raus, das kann schon übel sein. Also so, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es Spaß machen könnte. Ja, wird sich wahrscheinlich schnell abnutzen dann der Effekt. Ja. Weißt du, irgendwann geht's dir auf den Sack, wenn dir ständig was ins Gesicht springt und du willst aber eigentlich nur vorankommen und wenn dann nichts anderes passiert, dann nervt's ja auch, oder? Das ist wahr. Was ist denn los? Du hast dich so niedergeschlagen. Ich bin völlig kaputt. Ich bin nur kaputt. Niedergeschlagen bin ich nicht. Naja, gestern wurden ja im Endeffekt alle Ressourcen bei dir aufgebraucht. Das Spiel musste ich ja wirklich gezeichnet haben, auch als Mann. Ja, geprägt. Menschlich. Geprägt hat's mich ja. Mich auch. Ich habe mir das heute komplett nochmal angehört, unsere Aufnahme. Ich auch. Komplett? Da steht einer auf dem Balkon. Nackt. Nee. Sag mal, Nacki. Der hat was an. Der raucht eine. Nee. Den habe ich da noch nie gesehen. Das gibt's nicht. Soll ich den mal abfotografieren? Nee, da musst du mal hingehen und sagen so. Willst du mal sehen, wie es bei mir auch vom Arbeitszimmer hier aussieht? Oh, hast du da außen so ein Lichtspiel irgendwie angebracht? So eine Lightshow? Ja, habe ich auch nicht. Oh, du bist einfach. Dann schicke ich's dir mal. Du bist der Innenausstatter meiner Träume. Möchtest du vielleicht für Weihnachten für uns ein Fenster irgendwie mit Lichtergirlanden versehen? Guck doch mal bitte an, wie ich den da beobachte, den Mann. Der guckt aufs Handy jetzt. Oh, jetzt kommt das Bild. Das ist natürlich jetzt immer der große Mann. Man kann ihn ganz leicht hinten erkennen. Ich hätte natürlich auch ranzoomen können. Nee, da darfst du dich nicht einfach. Ach so, jetzt dachte ich gerade, was ist denn da bei dir? Ist ja alles gelb, aber das ist wahrscheinlich von der Sonne. Ja, genau. Das muss ich mal selber eigentlich ranziehen. Weiß. Eigentlich nennt man das weiß, die Farbe. Da erkenne ich ihn. Und die Bananenbäume sehe ich auch. Siehst du Groot? Ja, natürlich. Ja, auf sowas legst du Wert, wa, du kleiner Nerd. Ist aber niedlich. Also ein kleiner Groot, das ist das Einzige, was ich so davon habe. Das ist auch süß, aber finde ich ja sowieso so niedlich in letzter Zeit. Das ist eine dumme Sau, du. Du lachst dann immer, aber ich finde dich wirklich in letzter Zeit irgendwie niedlich. Ja, weil ich nackt einen Propeller kreisen lasse vor Lillys Nase. Nee, nicht deswegen. Also ich kann es dir nur so sagen. Irgendwie hast du es mir angetan in den letzten Tagen. Ich kann es dir ja nur so sagen. Ja. So, jetzt mach mal hier Play. Okay, jetzt mach ich mal hier Play. Ich muss nur überlegen, ich habe nämlich eine super Orgel für den Anfang rausgesucht. Ja. Pass mal auf, ja. Du hast mir so viele Sachen vorgespielt, die ich alle abgesegnet habe. Alle abgesegnet, das stimmt. Es ist, ich wollte das hier, bevor wir loslegen, kurz nochmal dir erklären. Du hast dich heute beschwert, dass du nicht weißt, wenn ich was einspiele und dass sich das dann für dich so ein bisschen blöde anfühlt, weil du halt irgendwas laberst. Man hört dich eigentlich nicht und das hört sich immer an wie so ein Geisteskranker. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, die unter Umständen funktionieren könnte. Ja. Das ist dieses Ultraschallprojekt, von denen alle immer reden. Also das ist so, die Software nennt sich Reaper und dann haben sich richtig coole Leute praktisch überlegt, dafür, wie nennt man denn das nochmal, so ein Plugin zu schreiben, dass die Einstellungen von Reaper so verändert, dass sie perfekt für Podcaster sind. Unter anderem kannst du dann halt auch sowas machen wie diese N-Einstellung da, also dass du praktisch hörst, was ich höre und so weiter und so fort. Aha. Das Problem ist erstens, dass die Konstellation mit USB-Mikrofon und Reaper nicht ganz so einfach ist. Aha. Ja, da muss ich mich erstmal reinlesen. Und zweitens kostet dieses Ultraschall, also das Ultraschall ist umsonst. Die Freaks machen das völlig umsonst. Das ist echt cool. Aber der Reaper kostet halt 60 Euro. Nicht, dass ich die jetzt nicht aufbringen könnte, aber da möchte ich mir schon sicher sein, wenn ich mir so eine Software hole, dass das auch auf jeden Fall funktioniert. Und wenn das der Fall ist, dann hörst du immer, wenn ich was einspiele. Ich trinke gerade wieder einen Schoko-Cappuccino. Ganz ehrlich, da flattert ein bisschen mein Atem. Ja. Ich starte jetzt. Ja. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag, meine Herren. Gleich zu Beginn wollen wir uns sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um uns zuzuhören. Wir, das ist die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, kurz BFA genannt. Sir, sir. So, sir, so, sir. Auch wieder ein bisschen beruhigt, Chris. Ja. Es geht wieder. Ich weiß nicht, was du mit mir gemacht hast. Ich habe hier gerade ein Paket in der Hand gereicht bekommen und ich weiß gar nicht, was das ist. Na, möchtest du es mal aufmachen? Ja, ich weiß, was es ist. Was ist es? Was bitte? Ich weiß, also da Lilly diesen Podcast hört, weiß ich gar nicht, ob ich es erzählen sollte. Ist es was zum Anziehen? Ja. Okay, für dich oder für sie? Für sie. Ist es was zum Anziehen für eher drunter? Ja. Dann sind Schlüpper. Nee, das ist eine Kombination, sage ich mal. Schlüpper und Tittenhalter? Mhm. Schön. Und warum hast du das jetzt gekriegt? Ist das so ein cooles Spiel, das ihr immer macht? Nee, ich halt auf mich adressiert, weil ich es gekauft habe. Klar. Die Frage besteht trotzdem und das steht trotzdem weiter im Raum. Ich habe es ja gerade erst aufgemacht. Das hat ja, man konnte ja von außen nicht sehen, was es ist. Es ist eine kleine Überraschung. Hä? Das ist eine kleine Überraschung. Nö. Achso, die weiß das schon. Nee, zieh an und knie dich hin und auf geht's. Achso, ich dachte, du siehst es an und überrascht sie. Wäre natürlich auch mal schön. Ja, das wäre natürlich schön. Ich habe heute übrigens auch ein Paket bekommen. Ja? Von der Almighty Telekom. Das versprochene Geschenk ist bei mir eingetrudelt. Hat denn die 8000 Payback-Punkte angekommen, ja? Ja, pass mal auf, der hat ja schon einen richtig dicken gemacht. Der hat am Montag auch nochmal angerufen, weil es gab ja das Problem, ich weiß gar nicht, ich habe das in der letzten Ausgabe erzählt, dass meine Frau das Paket nicht bekommen hat. Nee, das haben wir privat besprochen. Aber augenscheinlich nicht der Pulm. Ja, genau. Da stand auf dem Paket nicht Palm, sondern Pulm drauf. Da hat die Postbotin gesagt, nee, also das ist ein völlig anderer Name, der da draufsteht, der nicht im Ansatz was mit meinem Namen zu tun hat. Ja. Das können wir Ihnen nicht geben, hat sie gesagt. Und dann musste das zurückgeschickt werden und nochmal losgeschickt werden. Und heute kam es an. Zwischendrin, muss ich nochmal dazu sagen, hat sich der nette Mann von Telekom Hilft auf Twitter bei mir gemeldet. Er hat mich sogar angerufen und hat gefragt, was das Problem sei. Und der wird es auf jeden Fall nochmal losschicken. Und ich soll unbedingt Bescheid sagen, wie ich es fand. Da hab ich gedacht, sag mal, was kommt denn da? Dann habe ich schon gesagt, kommt, ne? Nicht, dass da vielleicht sogar eine Bundesliga-Spielkarte drin ist oder sowas. Weil der ja so, ich habe zuerst mit nichts Großem gerechnet und dann, dadurch, dass er da so nachgehakt hat, schon mit was sehr Großem. Und dann kam es heute und das Paket war auch echt groß. Also so wie ein PlayStation-Karton, musst du dir vorstellen. Oh, ja. Und dann dachte ich so, mein lieber Herr Gesangsverein, die fahren aber hier richtig auf. Dann habe ich es aufgemacht. Da war nochmal ein Paket drin. Da habe ich mir schon gedacht, aha, ich weiß doch, was das hinausläuft. Ja, Matroschka. Ja, und in diesem Paket war dann ein Sitzkissen drauf, drin. Ja. Top Platz steht da drauf, in Magentafarben. Kann ich mir jetzt immer unter dem Popo schneiden, wenn ich mal ins Stadion gehe. Ja, das ist aber noch nicht alles, Chris. Da war noch viel mehr dabei. Ja. Ein Etui war noch mit dabei. Ja. Mit einem exklusiven Kugelschreiber. Der jetzt, sag ich mal, nicht so günstig aussieht. Also es ist jetzt auch kein Mont Blanc oder sowas. Also es ist, glaube ich, schon noch im Rahmen eines Werbegeschenks zu verbuchen. Aber trotzdem habe ich mich gefreut. Und wenn ich die schließe, macht das. Das ist ja großartig. Also was die sich einfallen lassen da von der Telekom. Unfassbar. Und um das Thema. Aber das war es jetzt aber eigentlich, oder? Ja, nein. Dann war auch noch eine handgeschriebene Karte drin mit folgendem Text. Hallo Ricky. Schön, dass du jetzt auch ein Teil unserer Magenta-Welt bist. KI. künstliche Intelligenz, oder unterschrieben, KI. Also, Ach, das war er schon. Das war's. Also das fand ich schon, ich fand's trotzdem wahnsinnig nett, das muss ich wirklich sagen. Ja. Und um das Thema hier gleich mal aus der Welt zu schaffen, ihr merkt es ja, ich habe Internet, ich bin auch vom Netz getrennt worden, nachdem ich dann aber so 25 E-Mails oder so schicken musste, dann irgendwann haben sie mich vom Netz getrennt, haben dann aber gleich am Montag erstmal 50 Euro abgebucht für den jetzt anstehenden Monat, also die Jungs von Unity Media. Achso, da sind wir jetzt. Ja. Okay. Ja. Nur noch, um das mal abzubinden, weil das war ja zuletzt eine große Geschichte hier bei WhatsApp. Das muss man einfach dann auch mal zu Ende bringen. Das ist sonst wie so ein PlayStation-Spiel, dass du einmal anfängst zu spielen und dann nicht zu Ende spielst. Und damit baue ich dir jetzt schon eine Brücke für dein Thema nachher. So, jetzt auf jeden Fall habe ich da eine Rechnung bekommen. Heute habe ich jetzt die Bestätigung bekommen, dass ich nicht mehr Mitglied der Unity Media Bande bin und dass ich meinen ganzen Krempel zurückschicken muss. Ansonsten setzt's was. So. Gleichzeitig habe ich am Freitag oder am Samstag wurde mir das Internet von Unity Media, am Samstag wurde mir das Internet von Unity Media abgestellt. Und auch am Samstag habe ich ein Paket bekommen von der Telekom mit meinem, also ich würde ihn fast schon als Sportrouter bezeichnen. Unfassbar schönes Gerät. Und mit einem Laufzettel, auf dem stand, dass am Montag zwischen 8 und 16 Uhr ein Telekom-Techniker kommt. Da muss man jetzt sagen, hat er nicht geschafft. In einem Zeitraum. Also aber wenigstens hat er sich nicht gemeldet. Das finde ich nämlich auch gut. Dass er da nicht noch erstmal, weißt du, nochmal den Finger in die Wunde legt und anruft und zum Beispiel sagt, ich komme doch nicht Edge Badge oder so. Ja. Nee, hat er sich einfach nicht gemeldet. Dann habe ich zuerst gedacht, na, dann rufst du halt diese blöde Hotline an. Habe ich angerufen und dann sagt die schon so, ja, Wartezeit 40 Minuten. Dann habe ich mir gedacht, Alter, wenn die 40 Minuten sagen, dann ist es wahrscheinlich eine Stunde oder so. Ja. Dann habe ich Telekom Hilft wieder angeschrieben. Kurzes Problem zusammengefasst. Ruft mich 10 Minuten ein Engel, später ein Engel an. Ich scheiß, also wirklich, es war eine Erleuchtung. Ich scheiß, wohin? Nee, das meine Gedanken, die spielen total verrückt, wenn ich an die Stimme denke. Ich sehe, wie mein Telefon beginnt zu leuchten und zu schweben. Eine Telefonnummer 0800er, was denn jetzt los, dachte ich mir so. Geh ran und ein Engel ist am Telefon. Es ist ein Engel. Und dann sagt sie zu mir, wie kann ich dir denn helfen? Ich habe mich, glaube ich, vor Schreck erstmal übergeben, weil das so schön war, diese Einleitung von ihr. Dann habe ich ihr auch mein Problem geschildert und dann sagte sie so, ist kein Problem, ich versuche dich mal kurz durchzustellen. Dann habe ich gedacht, naja gut, vielleicht hat die da so. Geduze, das finde ich ein bisschen komisch. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann dachte ich mir so, vielleicht hat sie einen Geheimgang. Also, dass ich da die 40 Minuten umgehe. Nach 3 Minuten kommt sie wieder, hallo, ich bin's nochmal, ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich glaube, das wollen die nicht. Ja, jetzt hast du ja schon ziemlich lang gewartet. Dann dachte ich mir so, 3 Minuten, ja, das ist echt sehr. Jetzt mache ich so, dass ich für dich versuche, da anzurufen und dann schicke ich dir sofort einen Tweet, also so persönliche Nachricht, sobald ich da einen Termin für dich, einen neuen Termin arrangiert habe. Mhm. Habe ich schon gedacht, Alter, das gibt's ja überhaupt nicht, die können ja richtig einen auf Service machen hier. Aha. Ja, Viertelstunde später ruft sie mich wieder an. Ich habe es jetzt echt nicht geschafft, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich mache es folgendermaßen, ich lege meiner Kollegin einen Zettel hin, die ruft gleich morgen früh an und versucht für dich einen Termin auszumachen, die meldet sich dann sofort, tut mir wirklich, wirklich leid, hat sich 100-mal entschuldigt. Wenn du möchtest, ich probiere es auch noch mal eine Weile und dann melde ich mich später noch mal, aber ich dachte, es ist jetzt schon 7:30, nicht, dass es zu spät ist. Dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt gleich ins Kino. Echt, welcher Film denn? Dann sage ich so, ohne Scheiß, sag ich so, London has fallen. Dann sagte sie so, ach, von dem habe ich ja noch gar nichts gehört. Und ich habe gesagt, ja, ich habe nur einen Trailer gesehen, der war ganz okay, jetzt lass ich mich mal überraschen. Ja, also erzählst du mal, wie der war. Sag ich so, ja. Ja. So, irgendwann kriege ich dann mitten im Film halt eine Nachricht. Hier, ich habe alles versucht, aber ich habe es leider nicht hinbekommen. Ich habe es meiner Kollegin weitergegeben. Die macht das morgen für dich. Okay, ruft die mich am nächsten Tag an. Also habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Schon wieder so eine Engelsstimme. Es ist wirklich so. Das müssen die schönsten Stimmen sein, die es in Deutschland gibt. Ja. Ruft mich wieder so ein Engel an und erzählt mir fast das Gleiche, sagt auch, sie hat alles versucht und da ist eine Betriebsversammlung. Das scheint eine Masche zu sein. Jetzt Moment, das wird noch besser. Sie kriegt überhaupt niemanden ran und sie könnte mir halt jetzt anbieten, dass wir ganz normalen Termin vereinbaren und dann würde jemand in 2 Wochen oder so kommen. So, dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe ja hier dieses LTE über diese Geschichte, also ich kann zumindest mal im Netz rumsurfen, ist jetzt nicht so schlimm, wäre für mich okay. Habe ich so mit ihr vereinbart, 10 Minuten später ruft sie mich wieder an. Du, ich habe jetzt wirklich alles in Bewegung gesetzt, alle Hebel. Am Freitag zwischen 8 und 12 kommt zu dir ein Techniker und schließt das alles an. Ja. Was sollst du denn da sagen? Ich kann da nie wieder kündigen. Nein, kannst du nie wieder. Nie wieder. Dann fühlen die sich persönlich auf den Schlips getreten, wenn du bei denen kündigst. Hast du schon mal so eine Geschichte von egal welchem Telekommunikationsunternehmen gehört? Ja. Ich noch nie. Das ist, ich war wirklich baff. Ich habe sogar schon mal, bei mir, es war, glaube ich, nicht Telekommunikation, es war, glaube ich, Sky. Das ist schon aber länger her, Jahre her. Da gab es so ein ähnliches Gespräch und wir haben uns unglaublich gut verstanden. Da kam es sogar zum Nummernaustausch. Genau. Habe ich neulich erst hochgeladen, die Folge. Ach, stimmt. Ja, echt? Ja, da hast du das erzählt. Da hast du die Nummern mit einer Sky-Mitarbeiterin ausgetauscht. Mhm. Ach, das ist heute auch noch ein heißes Eisen, das ich anpacken will. Sky oder was? Ja, ja, so in der Art. Also eine Komponente von denen, die gerade bei deiner Geschichte relevant waren, die greife ich heute noch auf. Nummern austauschen oder meinst du Nummern wird drin? Mal gucken. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee, du kannst dich da, glaube ich, relativ entspannt zurücklehnen. Okay. Ja. Also aktuell funktioniert es soweit, dass ich Internet habe. Jetzt kommt er ja morgen vorbei und dann sehen wir weiter. Ich bin aber zufrieden, habe jetzt mein magentafarbenes Sitzkissen. Wollen wir in Berlin Nummernwettrennen machen? Triple Threat. Das ist aber auch ein bisschen unfair. Wem gegenüber denn jetzt? Das kann sich ja jeder selber aussuchen. Also erstens mal würde ich sowas vielleicht privat besprechen dann. Und nicht im Podcast. Aber im Podcast würde ich es ablehnen. Im Podcast sage ich nein und den Rest besprechen wir dann privat. Ich hätte sowieso nein gesagt. Ich auch. Hab ich ja. Kann man mir überhaupt nichts vorwerfen. Horse of Truth. Ja, kann man nichts machen. Aber auch nur, weil Pocho uns da fertig machen würde. Welche Schuhgröße hat eigentlich der Pocho? 26 oder so? Da hab ich ja, ich fand den Spruch wahnsinnig witzig, der mir da am Montag eingefallen ist. Da hat nämlich Melli erzählt, dass ihre Mutter Schuhgröße 36 hat. Dann habe ich so gesagt, Mensch, das ist echt ein Wunder, dass die nicht umkippt mit so kleinen Füßen. Und dann kommt Lillys Schuhgröße. Genau. Ja. Also, aber der Witz, ich finde es echt, das ist ein guter Spruch, den kann man mal bringen. Wieso, was hast du denn da gesagt? Ach, und heute habe ich noch einen super Witz gehört in meinem Lieblingspodcast, von dem ich niemanden erzähle. Pass auf, ist ein One-Liner, funktioniert wahrscheinlich nur im Englischen. Ja, dann. Aber ich versuch's trotzdem mal auf Deutsch und bestimmt verhaspelt und du sagst mir, du wirst nicht lachen, aber sagst, ob du es lustig fandest. Da sagt einer, da ist praktisch ein Typ, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, der ist halb Inder, halb Iraner. Und sagt der andere, ey, du bist doch der Typ, zu dem die Leute gehen, deren Sprengstoffweste nicht explodiert ist. Das fand ich lustig, weil doch die Inder, Computer, Iraner, Sprengstoffweste. Ich finde den witzig. Naja. Hier scheint ja nur einer gut drauf zu sein heute. Na, ich bin gut drauf. Ich bin ein bisschen kaputt. Na gut, dann Telekom-Thema ist fast abgeschlossen. Ich würde sagen, zum Schluss, da lassen wir nochmal kurz Rita Süßmund ein paar Worte dazu sagen. Und dann möchte ich mal deine Einschätzung zum großen PlayStation VR-Skandal, möchte ich fast schon sagen. Man muss Skandal sagen, die oder? Die Bombe ist geplatzt. Gut, Rita Süßmut bindet unser Telekom-Thema ab und dann kommt Chris. Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass es eine Stunde der Freude, der Befreiung ist. Eine Stunde, auf die wir alle, nicht nur in Berlin, auch im ganzen Bundesgebiet, auch wir in der Bundesregierung gewartet haben. Wir haben sie erhofft. Erleichterung, dass es einen Schritt weitergeht. Und ich hoffe auch, dass es eine Stunde der großen Hilfsbereitschaft ist, damit wir mit all den Sorgen und Problemen, die jetzt auf uns zukommen, auch gut fertig werden. Aber ich sage noch einmal, herzlich willkommen. So, Chris, jetzt ist natürlich das große Thema in den letzten Tagen für uns Gamer gewesen, dass endlich der Preis bekannt gegeben wurde für PlayStation VR. Ja. Und da hast du gestern schon gesagt, Alter, da will ich morgen drüber reden. Da will ich unbedingt morgen drüber reden, weil ich gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Und ich würde gerne wissen, was du dazu sagst. Denn ich habe heute irgendwo gelesen, ob die 3,99 gerechtfertigt sind. Das würde ja bedeuten, dass die Technik so schlecht ist, dass selbst 400 Euro zu teuer sind. Na, erstmal muss man ja noch dazu sagen, dass es ja nicht nur 400 sind, sondern für die meisten wahrscheinlich sogar 445, weil du dir noch die Kamera dazu holen musst. Und eigentlich auch diese Dongles musst du auch noch dazu kaufen. Genau, diese Eisportionierer, die müsstest du eigentlich auch noch kaufen. Aber die brauchst du nicht unbedingt. Es gibt auch Spiele, wie zum Beispiel das Until Dawn, wie heißt es? Wie hieß es denn jetzt? Ja, hab ich auch Rush of Blood. Ja. Das kannst du mit dem Gamepad spielen. Nee, das kannst du nicht mit dem Gamepad spielen. Das, genau, das kannst du mit so zwei Knarren in der Hand, also mit diesen Eisportionierern spielen. Genau. Ja, also du brauchst nicht unbedingt diese beiden Move-Controller, aber wäre nicht schlecht. Genau, du brauchst diese Videobar, hast du die? Nee. PlayStation Eye oder wie es heißt? Nee. Hast du das? Nee, ich auch nicht. 45 Euro sowas, ne? Genau. Ja, also sind wir da schon, ich weiß gar nicht, was diese PlayStation Move Controller kosten. Na, die werden bestimmt auch 45 Euro kosten, oder? Oder sagen wir mal 60 Euro alle beide zusammen. Oder kommen die immer im Doppelpack? Weißt du das? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass man vielleicht schon mal 500 einplanen sollte. 500, genau. Man möchte auch noch ein Spiel. Es gibt bestimmt auch irgendwie so Bundles dann, wo alles genau, zusammen für 500. Es gibt sogar schon im PlayStation Network eine Rubrik für PlayStation VR. Da kannst du schon mal so den einen oder anderen Trailer angucken. Da habe ich zum Beispiel das Until Dawn mir angeguckt. Da gibt es auch so eine Collection, gibt es auch. Und es soll, das kommt ja im Herbst. Im Herbst kommt es raus. Zum Weihnachtsgeschäft sogar, glaube ich, erst. Oktober kommt PlayStation. Oh, Oktober. Da kann ich dann mein Gaming-Zimmer damit einweihen. Ach, das heißt, du holst es dir? Weiß ich nicht. Das weiß ich, kann es dir wirklich nicht sagen. Ja, ich kann es dir sagen, ich hole es mir auf keinen Fall. Ja, wahrscheinlich wird es so dabei. Also bei Release hole ich es mir auf keinen Fall. Später kann es natürlich sein, dass ich dann irgendwann zuschlage, aber. Aber es sieht schon, also findest du, dass das irgendwie affig aussieht mit den Leuchten? Ich finde nämlich nicht. Nö, also jetzt, ich finde, jeder sieht halt affig aus, der so ein Ding aufhat und spielt. Ja. Und wenn du dann zuguckst, sieht's immer bekloppt aus. So. Das Erste, was natürlich auffällt hier bei dem PlayStation VR, ist, dass es keinen Riemen über den Kopf oben hat, weißt du? Ja. Da habe ich mir gedacht, ist das so leicht? Weil diese Oculus, die ich aufhatte, die war jetzt wirklich nicht schwer, auf gar keinen Fall. Aber die geht halt schon ein Stück weit nach vorne raus, ne? Und die hat dann halt schon so ein Gewicht nach unten so. Und dann ist es schon nicht schlecht, wenn du so einen Riemen über den Kopf hast. Also bin ich mal gespannt, wie schwer die ist. Aber es soll zum Release im Oktober 50 Spiele schon geben. Ja. Und das ist jetzt eine Technologie. Es gab ja immer in der Videospielgeschichte irgendwas, wie dieses iToy. Kannst du dich daran noch erinnern für die PlayStation 2? Ja, das war die kleine Kamera oben drauf. Richtig, genau, ja. Dann gab es dieses Wonderbook für die PlayStation 4 sogar. Das dieses Buch, was dann so Augmented Reality ist, okay. Wo dann Sachen rauskommen. Dann diese Kamera, die es da jetzt für PS3, PS4 gibt. Dann diese Move Controller. Das waren ja alles so Technologien, die ein gewisses Potenzial haben. Oder auch Kinect. Die aber alle irgendwie, hast du dir gedacht, ach, ich weiß nicht. Nee, das ist irgendwie, das bringt mich in der Erfahrung nicht weiter, in der Videospielerfahrung. Und das ist einfach nur ein kleines Gimmick. Aber dieses VR, das ist ja wirklich, das wird ja von so vielen Fronten vorangetrieben. Von Sony mit der PlayStation VR. Jetzt hat ja Nvidia, glaube ich, auch eine VR-Brille angekündigt. Hast du es mitbekommen? Nee. Eine richtig geile sogar. Dann halt die Oculus und doch, Moment die mal, ich glaube, Nvidia hat sogar schon mal so einen Prototypen entweder bei der Gamescom oder so gezeigt. Kann das sein? Irgendwas klingelt da nämlich bei mir. Also vielleicht war es auch ein anderer Grafikkartenhersteller, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwas war da, ja. Oder war es AMD? Nvidia? Auf jeden Fall gibt es schon 4, 5 Player, die da mitspielen. Und das ist natürlich auch der Beweis dafür, dass diese Technologie jetzt wirklich legit ist für die Zukunft, ne? Dass das so mit einer der großen Arten ist, Videospiele zu erfahren. Aber ich muss dann auch sagen, du hast dann natürlich auch 5 verschiedene Richtungen, die du einschlagen kannst. Das ist so ein bisschen wie DVD oder gab es da irgendwie. Ja, wie DVD und Laserdisc gab es. Laserdisc, halt. Genau. Ja. Nee, das Ding ist, eigentlich ist es ja nicht schlecht für einen Consumer, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die du ausprobieren kannst und gleichzeitig kurbelt das mit Sicherheit auch nochmal den Preiskampf dann so ein bisschen an. Ja. Wobei man sich natürlich schon fragen muss, warum PlayStation VR nur die Hälfte von HTC Vive kostet. Doch, Vive heißt die, genau. Ja. Kostet. Also natürlich, klar, sind erstmal nicht genau miteinander vergleichbar, weil Vive ja schon noch mehr macht durch diese Felder, die sie da wirklich in den Raum projizieren, kannst du sagen. Also, ja, diese zwei Würfel, die du da noch aufstellst, ne? Ja, also das ist schon nochmal ein Schritt, vermutlich nochmal ein Schritt drüber. Aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht nicht so massenkompatibel, weil sich die wenigsten so ein Ding holen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du mal für 800-900 Euro dir so eine Mühle da holst und das ausprobierst. Ja. Das muss schon richtig durch die Decke gehen. Also das muss schon wirklich muss die Welt drüber reden, sage ich jetzt mal. So just for fun machst du das nicht. Aber selbst bei den 400 Euro bin ich halt erstmal vorsichtig, weil, wie du halt schon sagst, Mehrwert, ist der da, ist der gegeben? Ja, ist er, aber ist der 400 Euro wert? Da bin ich der Meinung, nein, weil du, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, sind Spiele, das hast du ja auch schon gesagt, die du halt einmal jemanden zeigst oder selber spielst oder, ja, und dann war's das. Also, warum setzt du dich ständig an Mad Max? Das hat ja mehrere Gründe, ja, genau. Es liegt nicht nur daran, dass du da so in dieser Welt dich reinversetzt fühlst, ja, sondern es ist ja noch ein bisschen mehr und diese VR-Spiele machen ja bislang immer nur das das Spiel so prominent auf dich einwirkt, dass du da gar nicht richtig entfliehen kannst. Und ich glaube, vielleicht fehlt da noch eine Komponente. Aber so richtig. Was glaubst du denn, was wäre denn eine Art von Spiel oder ein Genre, wo man sich denkt, das bringt, da nutzt sich das nicht so ab. Da fällt mir natürlich als allererstes eine Cockpit-Perspektive in irgendeinem Jet ein oder einem Auto. Weißt du, dass du dich richtig umgucken kannst und so, das stelle ich mir richtig geil vor. Das auf jeden Fall. Es kann auch ein gutes Horrorspiel sein. Wenn die Story gut ist. Wie meinst du das Horrorspiel? Na, wenn du so ein, nimm mal Until Dawn, ja, wenn du sowas auf die Brille bekommen würdest, auch mit den Auswahlmöglichkeiten, und dann muss es vielleicht noch ein bisschen komplexer werden, so dass die Auswahlmöglichkeiten sich dann schon noch ein bisschen stärker durchschlagen als wie bei Until Dawn. Sowas in der Art kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie sowas gibt, wo du irgendwas baust oder so. Also, weißt du, wo du. Ich meine jetzt nicht Minecraft, aber so, weißt du, wo du wirklich was anfäst und was kreieren kannst, dass das dann auch nicht scheiße aussieht. Ich meine, dieses Minecraft-Zeug, das beeindruckt mich halt deswegen immer nicht so richtig, weil es so lame aussieht. So rudimentär, genau. Ja, ich verstehe, dass es unfassbar ist, was manche Leute da zusammenknüppeln. Ja. Aber es macht auf mich wenig Eindruck, weil es natürlich auf dem ersten Blick und auf dem ungeschulten Blick aussieht wie halt einfach nur scheiß Grafik. Ja, das ist auch das große Problem, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, Minecraft ist immer noch eines der größten Dinger überhaupt in der Videospielwelt. Aber natürlich diese Hürde zu sagen, jetzt unter uns Erwachsenen, wenn wir so ein bisschen schnacken und du erzählst, du hast Mad Max gespielt oder FIFA, und dann sag ich, bestimmt nicht, selbst wenn es so wäre, ja, ich habe Minecraft gespielt. Weißt du, was ich meine? Das ist halt schon so, da denke ich mir, oh, so ein Quatsch, du, wirklich diese ganzen scheiß Figürchen da und auch dieser ganze Mythos und Merchandise, die sich um dieses Spiel winden, das ist alles so lame und scheiße. Aber das war ja klar, als Microsoft dazugeschlagen hat, war ja klar, dass das jetzt eine absolute Vermarktungsmaschine, was er vorher auch schon wird. Aber was ich sagen wollte. Das deutsches Spiel, weißt du, ne? Deutscher Entwickler. Ja, jetzt wo du es sagst, also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich es nicht gewusst, aber ich habe es schon mal gehört. Aber was ich mir halt vorstellen könnte, wenn wir bei dem Thema bleiben, wir bauen irgendwas, in so einer fiktiven Welt und können das danach auch benutzen. Weißt du, also nicht zu komplex, also ich meine jetzt nicht, dass du da jede Schraube irgendwo reindrehen musst oder so, aber du baust eine Drohne zusammen und kannst dann da über weiß ich nicht, New York fliegen. Muss ja eigentlich möglich sein, irgendwie mit Google Earth die ganzen Daten da, weißt du, also keine Ahnung, was da alles möglich ist. Ja. Sowas in der Art, das könnte schon sein, dass mich sowas anfixt. Das ist halt was anderes als das Spielen, was wir jetzt machen. Ich habe hier jetzt gerade nochmal den Trailer von PlayStation VR Worlds. Und da geht irgendwie 1,59 der Trailer und da kann man mal gucken, so was sich Sony vorstellt, was man so erleben kann mit der VR. Und da sind so Sachen, da gibt's so eine Szene, da bist du halt in so einem Käfig unter Wasser und dann siehst du dann halt wieder so Haie lang schwimmen und da denke ich mir, das ist bestimmt eine richtig klaustrophobische, beklemmende Situation und Atmosphäre, aber auch da muss man ganz klar sagen, geile Idee, ist bestimmt richtig geil, wenn du da drin bist, weißt du, aber es funktioniert maximal 5-mal. Das, was ich jetzt hier gerade gesehen habe, das finde ich auch geil, dass du so auf dem Rücken mit so einem Skateboard da runterfährst. Bei welcher Minute bist denn du? Ich bin jetzt bei 31 Sekunden. Weißt du, da fährt er mit so einem Skateboard so einen Berg runter. Ja, ja. Sowas, das macht bestimmt auch Spaß. Oder ja, es gibt bestimmt viele kleine, schöne Titel. Into the Deep, ja, das ist auch cool. Ja, das meine ich halt. So, das ist schon richtig geil, aber das spielst du halt nicht wie ich in Mad Max 2,5 Tage, so Nettozeit, weißt du? Nee, das stimmt. Und das ist hier The London heißt, das ist auch richtig geil. Da wirst du halt verhört. Ja, also es gibt da wahrscheinlich ganz neue Genres, die sich da eröffnen. Grafisch mal ganz im Ernst, findest du das jetzt schlecht? Nö, wenn das so aussieht, kann ich mitleben. Ja. Also das ist jetzt natürlich nicht PlayStation 4 Grafik, aber es ist jetzt auch keine völlige Katastrophe. Ist auch, ja, genau. Und diese Shoot'em-Ups, das wird wahrscheinlich so das Steckenpferd von VR erstmal sein, dass du halt einfach nur ballerst. So, weißt du, auf Schienen, diese Railgun-Shooter, dass du einfach auf vorgegebenen Bahnen durch die Levels läufst und dann rumballerst. Das wird wahrscheinlich erstmal das Ding sein, womit ich mein kleiner Geist, glaube ich, erstmal auch befriedigt werden kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich so rumgucke und ey, da guckt einer oben vom Balkon runter, den baller ich ab. Das könnte mir, glaube ich, schon mal Spaß machen. Plus diese ganzen Sachen, die maximal fünfmal, und das ist jetzt schon optimistisch gedacht, fünfmal Spaß machen. Dazu muss ich aber sagen, wir reden ja hier von der PlayStation, vom ganzen PlayStation Environment. Diese ganzen Oculus-Sachen, die ich gespielt habe, möchte ich jetzt nicht irgendwie mich in irgendwelche Nesseln setzen, aber ich glaube, da hat man eventuell auch mal ein bisschen, mal auch eventuell gar nichts für diese Sachen bezahlt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und hier musst du halt dann wieder, Das Ding ist für mich, Fakt ist halt, wenn die großen Spiele nur auf diesen Einmaleffekt setzen, dann kann sich's gar nicht durchsetzen. So, das kann halt nicht sein, weil du brauchst ja diesen Wiederspieleffekt, um Leute bei der Stange zu halten. Ja. Du kannst ja gar nicht so viele Spiele wahrscheinlich rausbringen, qualitativ gute Spiele. Das ist die Frage. Wie viel würdest du für ein Spiel wie Dread Eye ausgeben? Habe ich dir ja von erzählt. Du hast ja auch das Video gesehen, was ich immer noch... Dieses Horrorspiel war das. Bahnbrechendste Videospielerfahrung meines Lebens, immer noch. Vielleicht würde ich jetzt mit 1, 2, 3 Wochen Abstand, würde ich sagen, Resident Evil 1 1996, mit 10 Jahren, muss ich dazu sagen, war vielleicht meine einschneidendste Videospielerfahrung. Muss ich kurz sagen, mit meinem alten Kumpel, Micha Dogan, ne? Michi Dogan und ich, 10 Jahre alt, haben Resident Evil gespielt, nachts seine Mutter irgendwie musste irgendwie arbeiten nachts und ich habe bei ihm gepennt, dann haben wir Resident Evil gespielt und dann, du kennst mit Sicherheit die Szene, die legendäre Hundeszene. Ich habe es nie gespielt. Okay, es gibt eine Szene, jeder Mensch, der mal Resident Evil 1 oder das Remake gespielt hat, was ja jetzt irgendwie neu aufgelegt wurde 2015, es gibt eine Szene, da gehst du halt so einen Gang entlang und rechts ist alles voller Fenster und da scheint halt der Mond rein. Und es ist alles ganz ruhig. Du hörst nur das Klack, Klack von deinen Füßen und du gehst dann halt so und denkst dir, jeden Moment kann hier irgendwie jetzt ein Zombie durch die Ecke kommen. Nee, dann auf einmal treten zum ersten Mal diese Zombiehunde auf die Bühne und die preschen durch die Scheibe. Pam! Und mit 10 Jahren... Ja, da macht das Eindruck. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, da hat das Spiel definitiv seinen Effekt ausgekostet. Ey, wir haben die Konsole ausgemacht. Was sollen denn die PlayStation VR-Spiele eigentlich kosten? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ja, aber das ist die Frage, die ich dir stellen wollte. Ja, ja, ich dachte, da gibt's schon irgendwie Zahlen. Wie viel Euro würdest du denn ausgeben für so ein One-Trick-Pony wie Dread Eye? So wie ich das jetzt auch handhabe mit normalen PlayStation-Spielen. Sprich, ich würde jetzt für so ein Spiel zwischen 20 und 30 Euro locker machen wollen. Das kriege ich so nicht am ersten Tag, ist mir schon klar, ja. Aber ich sag mal so, es müsste in derselben Preiskategorie bleiben, wie es jetzt auch ist. Also 60 Euro, 70 Euro für ein Neupreisspiel oder für ein neues Spiel. Und nach einer gewissen Zeit fällt der Preis dann halt, je nachdem, wie gefragt das Spiel ist. Das Spiel war dann zu Ende, ne? Das war nur so kurz, wie du das berichtet hast. Ja. Ja gut, nee, dann natürlich nicht. Also ich dachte, das geht dann noch weit. Nee, dann, das ist für mich dann so ein 6,99-Titel. So sieht's nämlich aus. Ja. Maximal. Mir ist noch ein Zehner zum Start oder so. Wie lang ging denn das? 20 Minuten? Ja, gefühlt 20 Minuten. Nee, das kannst du nicht teurer verkaufen. Also sowas wie Firewatch, wenn das 20 Euro kostet, dann rennst du ja 2 Stunden durch eine Welt und davon kannst du 1,5 Stunden eigentlich in den Müll schmeißen. Ja, ja, also da beschweren sich ja die Leute schon, aber du kannst ja nicht so ein Spiel, was du für 20 Euro da anbietest, was 20 Minuten Spielzeit beinhaltet, kannst du ja nicht für 60 Euro verkaufen. Das kauft kein Mensch. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also ich muss da einfach abwarten. Ich muss einfach abwarten und das mal ausprobieren. Das wird es mit Sicherheit irgendwie bestimmt mal in irgendeinem Mediamarkt dann geben. Dann würde ich mir so ein Ding mal aufsetzen und einfach gucken, ob es mich direkt weghaut oder nicht. Weißt du, das ist halt so schwer zu sagen, wenn du damit noch nie zu tun hattest. Und die Spiele sind das Entscheidende. Wenn die nicht geil sind, wenn sie sich da nicht irgendwas geil Neues einfallen lassen, dann glaube ich, erstens mal glaube ich, dass das Ding dann schnell billig werden würde, ja, weil sie nicht so viele verkaufen oder billiger werden würde. Aber andererseits wäre es mir dann halt genauso egal wie zum Beispiel diese, wie du sie nennst, Eislöffel da von PlayStation. Ich habe dir mal so die Szene in unseren Skype-Chat geschickt und das war die Szene, die geht nur 30 Sekunden. Ja, ich habe schon drauf geklickt. Ja. Ist halt so lustig, das zu sehen. Die Grafik ist der Wahnsinn, oder? Ich habe auch überlegt, ob ich dir das Remaster gebe, was eine klasse Grafik hat, aber. Ja, das habe ich mir so ein bisschen stellenweise immer angeguckt, als das letztes Jahr Episoden. Das kam auch in Episoden raus, oder? Nee, das kam so raus, aber okay. Resident Evil Zero kam jetzt auch raus. Das ist der Nachfolger. Also, das heißt, da kommen sie. Okay. Da kommt der Hund und da. Und noch einer, und da warst du völlig in Panik, wir sind ausgerastet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin weiterhin gespannt. Ich war ein bisschen geschockt. Ich habe gedacht, die machen schon sowas wie 300 Euro oder 350 Euro. Dass sie da jetzt wirklich, so wie sie es ja auch angekündigt haben, das Geld verlangen wie für eine neue Konsole, ist schon eine Ansage. Aber längst nicht die teuersten. Längst nicht die teuersten. Und wenn ich da jetzt wirklich nochmal dieses Best-of da mir angeklickt habe, ne, dieses PlayStation VR Worlds, da sieht das grafisch ganz gut aus. Natürlich, da muss man heutzutage immer vorsichtig sein in Zeiten von Watch Dogs und The Division, aber das sieht völlig gut aus und da verstehe ich jetzt gar nicht da dieses Rumgeplärre, dass das weniger Auflösung hat als VR, als Vive und als Rift und so, aber ja, also, wie es aussieht, ist es die von der Technik her schlechtere Brille. Das ist, da brauchen wir ja nicht lange drum rumreden. Ja. Andererseits könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das vielleicht wie bei Apple und Android ist. Dadurch, dass du so ein extrem geschlossenes System hast, kommt nicht so viel Müll mit durch. Könnte sein. Also vielleicht bin ich da auch zu großer Optimist. Kommt nicht so viel Müll mit durch. Die Titel werden ein bisschen gezielter ausgewählt. Nicht jeder kann da publishen. Das ist da halt einfach dann so einen besseren Mix aus verschiedenen Titeln gibt, die du dann leichter finden kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Oculus oder auch bei HTC, dass das dann ein längeres Gesuche werden könnte nach schönen Titeln. Weiß ich nicht. Es ist ganz schwer einzuschätzen, weil die ganze Technik bei mir noch nicht angekommen ist. Ich habe nie so ein Ding auf der Rübe gehabt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Deswegen, alles, was ich sehe, ist mir nicht 400 Euro wert. Da bin ich mir eben nicht so sicher, weißt du? Bei dir, ob es dir so viel wert ist. Ja. Ja, nee, das kann ich schon verstehen, weil du bist ja in der Hinsicht ja sowieso nochmal eher dem ganzen Genre zugewandt. Dem ganzen Bekloppter natürlich, ja. Aber das kommt, steht und fällt natürlich mit dem Software-Line-Up. Ja, klar. Also, logisch. Wenn da jetzt, ich kann mir natürlich richtig geil vorstellen, auch ein Resident Evil, weißt du? Also, natürlich jetzt so ein Spin-off, dass du das da irgendwie in der Ego-Perspektive irgendwie wahrnimmst, aber in dem Herrenhaus, Resident Evil 1, in der Ego-Perspektive, wo du dich selbst umgucken kannst, das wird halt bei mir so dermaßen klicken, weil ich damit halt groß geworden bin mit dieser Serie. Und sowas kann ich mir halt richtig gut vorstellen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich bei Rift und bei Vive der Fall, da hast du halt dieses ganze Open-Source-Ding, ne? Das ist dann wieder halt ja auch gleichzeitig ein Plus. Das stimmt schon. Also du hast. Ja. Ich sag nur 9/11-Attacks. Ja, du hast den Vorteil, dass mehr Sachen möglich sind, vielleicht dann auch mal in einer schlechteren Grafik, aber dass die Atmosphäre so gut erzeugt wird, dass das gar nicht so wichtig ist, wie die Grafik letzten Endes aussieht. Mhm. Ja, es ist. Wie gesagt, also ich kann mich dazu nicht so richtig durchringen, jetzt hier zu sagen, ob das was für mich ist und für welchen Preis das für mich was wäre. Ich muss so ein Ding erstmal auf der Rübe haben und dann kann ich es irgendwie einschätzen. Jetzt aktuell habe ich das Gefühl, bin ich super versorgt mit PlayStation 4 Titeln. Ich brauche nichts anderes eigentlich. Ich finde die Idee natürlich geil mit diesem 3D, aber mit diesem 3D sage ich schon, mit diesem VR, Aber ich würde es viel geiler finden, wenn es noch mehr so Sachen gibt, dass du praktisch in so eine Welt eintauchst. Also ähnlich wie es zum Beispiel Samsung da bei der Präsentation gezeigt hat oder im Vorfeld zur Galaxy S7-Präsentation, wo du mit dem Skispringer zum Beispiel da so mitfliegen konntest. Das ist natürlich klar, da kannst du kein Headset verkaufen für 400 Euro dafür. Aber nee, mit Brille nennt man das einfach nur Headset, nennt man das gar nicht. Aber das ist natürlich auch so eine Sache. Aber das finde ich geil. Sowas finde ich. Oder so Drohnenflüge, weißt du, dass du so wie so ein Vogel da rumfliegst. Ja. Sowas stelle ich mir echt cool vor, aber das machst du halt dann eigentlich mit so einer Oculus, glaube ich. Da sitzt du halt an deinem Computer und klickst dir da wahrscheinlich irgendwas zusammen kurz und klotzt da halt rum, wie jetzt mit Google Earth. Du hast natürlich das große Problem bei PlayStation VR, kannst keine Pornos gucken. Ja, das kommt auch noch dazu, ja. Das ist mit Sicherheit auch noch ein wichtiger Pluspunkt für die Oculus. Ja. Doch, das sagt man natürlich. Aber es ist so. Ja. Ich würde es wirklich wahnsinnig gerne mal sehen, wie das. Ich kann es mir halt gar nicht richtig vorstellen, wie das so. Krieg's halt einfach nicht geladen, wie das sein kann. Also, ich müsste es sehen, ja. Ach, herrlich. Das wir lassen so es schön. Auf uns zukommen. Wir lassen es uns auf uns zukommen. Und dann gab es noch eine zweite Geschichte diese Woche. Ja. Oder was? Ende letzter Woche sogar, könnte man fast schon sagen. Und zwar ist in Europa die PlayStation Now Beta gestartet. Mhm, ja. Kennst du? Ja, dieser On-Demand-Dienst da. Ja. Ja. Ist das was für dich? Da habe ich jetzt halt ein paar Videos gesehen, unter anderem auch von dem Gregor, ne, der vom Plauschangriff. Der hat das da auf seinem YouTube-Channel hat er mal die ganze Soße begutachtet und ist relativ mau. Also da kommst du nur als irgendwie, wenn du dich da beworben hast, kommst du nur in das Beta-Programm. Und das Spiele-Line-Up ist relativ mau. Da gibt es halt so Shadow of the Colossus, Last of Us und so. Das war ganz nett. God of War 3. Also ein paar kleinere Dinger und so. Da ist nicht wirklich viel. Sly Cooper und sowas. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt nicht so der Knaller. Du zahlst ja irgendwie 15 Euro-Dollar im Monat und kannst dann auf diese Bibliothek zurückgreifen. Was ich persönlich mir, also da habe ich, glaube ich, richtig Bock drauf, wenn dann die richtigen Spiele drauf sind. A, natürlich, um Spiele nochmal zu erleben von der PlayStation 3 und 2 hoffentlich auch. Da habe ich nämlich Bock drauf. Und um natürlich Sachen nachzuholen. Aber das Problem soll wohl wirklich sein, dass die Infrastruktur auf diesem, unseren schönen Planeten noch nicht so weit ist, dass es völlig lag-free läuft. Dieses Gaikai, was ich das ist ja diese Firma gewesen, die dieses Videogame-Streaming vorantreiben wollte. Die wurde ja von Sony gekauft und daraus ist jetzt dieses PlayStation Now entsprungen. Und das läuft noch nicht ganz lagfrei. Da hat der Gregor hat dann Killzone, den dritten Killzone-Teil gestartet und der hat dann so das Pad in die Kamera gehalten und hat dann so mit dem Stick so angeschlagen. Du hörst es ja, wenn es klack macht, ne? Mhm. Und es hat wirklich klack gemacht und dann erst hast du es am Fernseher gesehen. Ja. Und das ist also schon eine knappe Sekunde Delay und das ist schon mega krass, wie ich finde. Ja, nee, für mich ist das jetzt ehrlich gesagt erstmal auch nichts. Also ich bin, wie gesagt, völlig befriedigt mit dem Spiele-Line-Up, das ich mir so immer mal wieder zulege. Ich habe überhaupt nicht den Bedarf, mehrere Titel im Monat zu spielen. Das auch und jetzt habe ich wieder podcastmäßig und so noch was man so mitbekommt, die Xbox wird's richtig knüppelschwer haben in nächster Zeit. Weil die haben ja jetzt so ein bisschen gehofft mit ihrem Öffnen für Cross-Plattformen was irgendwie einzulanden, aber PlayStation hat ja da schon so ein bisschen einfach nicht drauf reagieren. Doch, die haben ja drauf reagiert und haben gesagt, ja, finden sie immer gut, aber haben auch früher mit anderen zusammengearbeitet, aber momentan steht es halt nicht zur Debatte. Aber das ist letzten Endes, ist das halt eine Antwort, die keine richtige Antwort ist. Also sprich, die werden es jetzt nicht unterstützen. Nein, auf keinen Fall. Würde ich aber gut finden, also ich hätte kein Problem damit. Ich finde es halt Schwachsinn, warum sollten sie es nicht machen? Also Ich finde es einfach, das ist einfach nur Bullshit. Absolut, mach doch die Dinger auf und fertig. Also richtig. Ohne Frage, natürlich, macht die Dinger auf und gut ist. Aber es ist schon immer so gewesen, seitdem ich Gamer bin, seit der PlayStation 2 mit diesem Online-Netzwerk-Zusatzpäckchen, was man sich da kaufen konnte, online zocken kann. Hey, man konnte bei der Sega Dreamcast natürlich schon online zocken. Chuchu Rocket habe ich damals online gezockt. Mein erstes Konsolen-Videospiel, was ich online gezockt habe. Chuchu Rocket. Aber das wird es halt irgendwie, glaube ich, nie geben, dass die Konkurrenten untereinander, dass man da miteinander daddeln kann. Ich glaube, es wird es nie geben. Und ich kann absolut verstehen, dass du da mit dem Kopf schüttelst und denkst, das kann doch gar nicht sein. Für mich ist es völlig normal. Ich bin damit groß geworden sozusagen. Weißt du, es gab für mich immer diese Rivalität und die wird natürlich von den Internet-Fanboys der beiden Lager immer auch gern angenommen. Also das ist schon immer so gewesen und ich glaube, es wird auch niemals fallen, diese Barriere. Eher kauft Microsoft Sony oder so, weißt du? Ja. Aber was war nochmal der, ach so, PlayStation Now. Ich glaube ja. Wirklich, wir sind einfach technisch noch nicht so weit, dass es völlig bomben, crystal clear, lag-free läuft. Es ist noch nicht so weit. Vielleicht du mit deinem Power-Netz. Ja, ich werde mehrere Spiele gleichzeitig spielen können, theoretisch, ja. Mach's aber nicht. Ja, natürlich. Eine sehr bedächtige Sendung, das merke ich schon. Wir sind in der Stimmung so ein bisschen ruhiger heute, ja. Haben uns gestern völlig ausgepowert. Ich bin auch hundemüde, weil ich die letzten Nächte maximal 4 Stunden geschlafen habe. Ich bin auch richtig müde. Aber, Chris, ich habe jetzt noch ein Thema, das muss ich hier, ihr habt mir wirklich lange überlegt, ob ich es mache. Und ich habe das ist ja sogar mit Nylonstrümpfen. Ich habe ja auch wirklich dir immer mal wieder so gesagt, weiß nicht, ob ich das machen soll. Und dann habe ich mir gedacht, doch, ich mach's, weil du hast ja auch mal davon erzählt, dass du mit Dennis so aus Spaß so eine Telefonnummer-Battle gemacht hast. Wer kann mehr Telefonnummern abschleppen? Und ich denke mal, dass du das auch völlig ohne Hintergedanken gemacht hast, richtig? Absolut. Vorneweg schicke ich erstmal kurz einen Disclaimer. Hier wird das gemacht, und zwar in sehr hässlicher Form, was die Eltern versäumten. Hier wird aufgeklärt. So, dann möchte ich dazu sagen, dass ich zu keinem Zeitpunkt vorhabe, meine Frau zu betrügen, mein Kind zu verlassen oder sonst irgendwas. Oder andersrum. Oder, na, das kann ich nicht ausschließen. Aber ich habe eine ganz komische Eigenart entwickelt. Oh Mann, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich schäme mich so. Pass auf, ich mach's anders. Ich schicke dir jetzt mal auf WhatsApp, schicke ich dir jetzt mal 4 Bilder und du reagierst dann darauf. Sagst einfach, wie du es findest, okay? Mhm. Übrigens, wer diese Bilder sehen möchte, dann müsste einen Podcast-Gott schreiben auf Twitter. Also da gibt's die Möglichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel dem Podcast-Gott auf Twitter folgt und den einfach mal fragt, ob das möglich sei, von WhatsApp die Bilder euch zu schicken, kann ich mir vorstellen, dass der Podcast-Gott irgendwie sich mein Handy hacken kann. Also jetzt schicke ich dir mal das erste Bild. So. Du kannst dann einfach direkt kommentieren. Ja. Mhm. Ist okay. Ja. Jetzt kommt es. Mädchen 1. Ja, ich muss da ein bisschen. Oh Gott, ich habe ganz schwitzige Hände. Ja. Jetzt kommt das nächste Bild für dich. Es dauert ein bisschen, das ist doch nicht so schnell. So, ja. Ja, hallo? Ah, es ist schwierig. Also natürlich, ist das ein hübsches Mädchen. Ja, ist ein hübsches Mädchen. Okay, kommt das nächste Bild. Ist natürlich ein bisschen doof jetzt für so Podcast-Zuhörer, aber ich kann es nicht anders machen. Ich habe ja kein Bild hier. Auch hübsch. Hat was von Brie Bella. Ja, stimmt. Da ist ein bisschen Brie Bella vorhanden. Aber ich muss sagen, die beste war immer noch die von Oststahl oder wie heißt. Ja, Nordwind. Ja, immer mit der Ruhe, mein Freund. So, jetzt kommt noch eins. Jetzt. So. Ja, das ist natürlich, das ist. Jetzt fragst du dich mit Sicherheit, was will er denn jetzt von mir? Das frage ich mich ja auch. Also ich will Tor 4. Ja, also es ist so. Ja, du bist ja wie ein kleines Auto. Ja, weil ich nicht so richtig weiß, wie das da draußen die Leute verstehen. Die denken bestimmt dann, ja, jetzt versucht er da seine Frau zu betrügen. Nee, überhaupt nicht. Ich sag's einfach frei raus. Ich habe so eine Eigenart entwickelt, Menschen auf Tinder zu trollen. Ja. Ja, also das war ja so, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass es, kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Als ich dich da mal drauf angesprochen habe, sag mal, wie ist denn das da so? Nee. entsprang diese Idee. Ja. Nee, nicht direkt. Die Idee entsprang schon Kumpel. Davor, aber ich wollte mir eine Legitimation von dir abholen, sozusagen. Dann habe ich mich da mal angemeldet und habe mir das mal so angeguckt. Dann habe ich zuerst gedacht, ich habe natürlich aus dem Freundeskreis schon so gehört, was da so abgeht und so. Aber ich habe mir echt erstmal gedacht, sag mal, was sind denn das für Assi-Weiber, weißt du, so voll gemalte Rotztussis und du siehst bei, also die ersten 30 Bilder, die ich durchgeswiped habe, das waren alles das hast du sofort gesehen, mit schlechten Filtern bearbeitete Profilbilder. Das fand ich unerträglich. So einen richtigen Ekel habe ich da erstmal entwickelt. Weißt du, weil das so, ich fand das so armselig, dass die sich da, natürlich machen das die Typen auch, aber die machen es aus einem anderen Grund wahrscheinlich, dass die sich da so versuchen, wie bei einer Fleischbeschau bestmöglich in Szene zu setzen und die Schatten, sag ich mal, so ein bisschen rauszukaschieren. Ja. Das fand, aber nochmal kurz zu Mädchen 1, die hat doch einen Dachschaden. Ja. Weißt du? Ich kann es dir später sagen, aber lassen wir es einfach mal bei den Zahlen. Weil ich habe mir dann so gedacht, es ist jetzt nicht so schwer herauszufinden, wer ich bin. Also wenn man jetzt einfach mal dann auf Google geht und meinen Namen und eine Stadt eingibt, dann kommt man relativ schnell bei mir raus. Also deswegen möchte ich hier vielleicht nicht zu tief ins Detail gehen, so was Namen und Beruf und sowas angeht. Pretty Ricky Stuttgart. Kommt da bei mir raus. Ist das schön, oder? Ja. So, also auf jeden Fall, muss man die Geschichte weitererzählen. Irgendwann habe ich mir gesagt, das ist ein totaler Käse. Also vor allen Dingen, das Ulkigste fand ich immer, keine One-Night-Stands, keine Affären. Da denke ich mir so, okay, ich war noch nie auf dieser Plattform, noch nie in meinem ganzen Leben. Alles, was ich darüber weiß, ist, es geht nur ums Vögeln. Das ist alles, was ich darüber weiß. Aha. So, dann denke ich mir, welche völlig geisteskranke Frau kommt auf die Idee, sich da ein Profil zu klicken und dann sowas hinzuschreiben? Weil, ich meine, in was für einer Welt lebt die denn? Könnte sie sich vielleicht nicht vorstellen, dass sie da die falsche Plattform aktuell nutzt? Ja, also das ist ja fast so, wie wenn du als Typ einen anderen Typen suchst und das bei irgendwie so einer Hetero-Plattform machst. Also das macht ja gar keinen Sinn. Jeder weiß doch, um was es da geht, oder? Ist doch so. So. Ja. Also bei Tinder zum Beispiel, also vornehmlich. So, dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, jetzt machst du es mal so, dass du nur bei denen, die du so niemals ansprechen würdest und sehr, sehr attraktiv findest, nur bei denen klickst. So, dann hat sich relativ schnell, also mir das Bild jedenfalls aufs Auge gedrückt, dass das echt eine einfache Art ist, Menschen kennenzulernen. Ja. So, und ich habe mir dann daraus einen Spaß gemacht, da wirklich mal originelle Texte zu schicken. Und das hat mir offensichtlich... Also diese vier, sie können es fast gar nicht abwarten, sich mal mit mir zu treffen. Ja. Also wirklich so, dass es, ich habe mir jetzt schon bei drei eine Exit-Strategie überlegt. Und die vierte ist ja unweigerlich. Nein. Das war auch nur ein Vorwand. Ich musste irgendwie, da war nicht so, was ich dir da gesagt habe. Ach so, du hast mich gefoppt. Ja, ich muss dir nachher noch off-air was erzählen. Das kann ich jetzt hier nicht. Nein, ja, das freut natürlich den geneigten Hörer. Ja gut, dann sag ich so. Nummer 4, ja. Um mal im Bilde zu bleiben sozusagen. Nummer 4 ist eine sehr harte Nuss. Du musst dir vorstellen, nicht nur das Bild ist sehr vielversprechend, sondern auch die Konversation ist. Also du musst dir wirklich vorstellen, wie so ein. Ich schreib so, wie ich mit dir auch manchmal schreibe. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Und das sind ja, dazu komme ich gleich noch, und das sind ja dann schon, sagen wir mal, nur alle über 30. Also das sind jetzt keine Mädchen mehr im klassischen Sinne. So. Ja. Und ich schreibe da praktisch, wie ich mit dir schreibe. Und die geht da voll drauf ein und bringt auch immer gute Sprüche zurück und so. Und du hast einfach das Gefühl, das ist eine coole Sau. Ja? Ja. Und das ist immer doof. Deswegen habe ich die erste Exit-Strategie direkt angebracht und gesagt, ich gehe jetzt erstmal 3 Wochen in Urlaub. Und da dachte ich mir so, ja gut, dann, weißt du, also brauchst du ja nicht mehr zurückschreiben. Ja, aber du brauchst ja die damit nicht variieren. Du kannst ja jeder dieselbe Exit-Strategie. Ja, aber das ist nochmal was anderes. Weißt du, was mich da bei der Stange hält? Und das mag man mir glauben oder nicht, das ist diese Kontrolle. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich früher auf Brautschau war, sage ich jetzt mal, war es immer so, dass wenn ich jemanden toll fand, dass ich mich dafür, für die Alte nicht in Dreck geworfen habe, aber alles versucht habe, richtig zu machen. Ja, also jede SMS und jedes Gespräch habe ich versucht, irgendwie perfekt wie möglich zu führen, um bloß nicht als nicht guter Partner in Frage zu kommen. So. Ja. Und das ist jetzt genau anders. Das ist jetzt, weißt du, so, das ist mir alles scheißegal eigentlich. Also ich schreibe halt, was ich Bock habe. So. Aber auch da muss ich dazu sagen, nichts irgendwie, was in irgendwie eine Richtung ja, eindeutig werden könnte oder so. Überhaupt nicht. Und diese, das gibt mir irgendwie ein Gefühl von Kontrolle. Das mag vielleicht auch gar nicht so sein, ja. Also es kann ja der Gegenpart genauso machen, sage ich jetzt mal. Aber ist mir egal. Ich habe das Gefühl, ich bestimme die Spielregeln. Ich sage, wann geschrieben wird, über was geschrieben wird. Ich überlege mir Geschichten, über die ich sprechen will oder nicht sprechen will. Ich habe alle Zügel in der Hand, weil ich auch nichts abliefern muss von dem, was ich sage. Also muss ich aber auch dazu sagen, ich fange jetzt hier nicht an, irgendwie zu erzählen, dass ich der Manager vom weiß ich nicht, was bin oder so. Weißt du, also ich bleib schon alles. Ja, bloß nicht vom VfB Stuttgart sagen, lachen Sie dich aus. Lachen Sie dich aus, das stimmt. Nee, aber ich bleib schon in so einem Rahmen. Also ich kann dir dann auch mal ein paar Screenshots schicken, wenn du möchtest. Es sind schon ein paar interessante, jetzt nicht natürlich, aber es sind schon ein paar interessante Dinger so dabei, die man sich da so einfallen lassen kann. Und dieses Gefühl, das hatte ich so früher nie, dass ich die Kontrolle hatte. Und liegt das daran, dass du älter geworden bist, dass du in trockenen Tüchern bist? Wahrscheinlich, oder? Klar. Mir ist es halt wirklich scheißegal. Also ich arbeite ja nicht auf, ich arbeite auf nichts hin. Also, ich kann dir sagen, auf was ich definitiv hinarbeite, nämlich, dass ich nichts da irgendwie zustande kommen lasse. Ja. Das ist einfach nur ein Getrolle. Und die Plattform hier, Tinder, das nutze ich überhaupt nicht mehr, bin ich schon wieder weg. So. Aber die vier sind halt übrig. Weil ist es mir zu nervend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil. Hättest du da nicht Angst, dass du da mal von Bekannten angetindert wirst? Ich hatte schon eine. Wie, Mann? Nein, eine Frau. Und was sagt die? Nix, wir haben nichts geschrieben. Ja, aber kennt die Melli? Ich glaube nicht. Also, aber ich könnte alle Gespräche offenlegen hier. Also es wäre für mich jetzt nicht so. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich es nicht oder überlegt habe, ob ich darüber überhaupt reden möchte. Aber es hat für mich überhaupt nicht die Komponente, die es für viele andere hat. Es ist für mich einfach, ich kann es nur so sagen, es ist ein geiles Gefühl, Kontrolle über das Ganze zu haben. Und vor allem. Über die Personen, über die Konversation oder über die Situation? Über diese ganze Situation, über die Situation mit dieser Person. Ja. Ja, weil zum Beispiel, warte, muss ich mal gucken, welche Nummer das ist. Die 3. Ja. Three. Ist zum Beispiel eine, ja, die ist so, sag ich mal, beruflich gesehen schon ein Hauptgewinn, sag ich jetzt mal. Also die fliegt. Aber die sieht auch ein bisschen schwierig aus. Die fliegt so durch Europa und pipapo und versucht halt die ganze Zeit, ja, sie würde dann jetzt ihren Flug nächste Woche auch umleiten und so, dass sie dann mal hier landet. Ja. Und dieses damit zu spielen, so, ja, ist gleich erst noch ab und so, das ist so ein geiles Gefühl irgendwie, ich kann es ja nicht anders sagen. Du bist ja völlig, du bist ja im pubertären Rage-Mode bist du ja. Ja, weil ich immer gerne früher in dieser Situation gewesen wäre. Ja. Dass ich die Shots calle, sozusagen. Ja, Und das ist jetzt der Fall. Und wie gesagt, ich lasse das jetzt so ein bisschen austrüppeln. Was auch interessant ist, das ist alles sehr intelligente und mitten im Leben stehende Personen. So sieht es nämlich aus. Das sind nicht irgendwie so Bitches oder so. Ja, gibt's aber auch. Das waren die ersten 50, die ich gesehen habe. Also das sind alles, also was ich dann so gehört habe und so. Warte mal, Nummer 2 zum Beispiel. Warte mal, aufpassen, dass ich nicht zu eindeutig werde mit meinen. Ja. Macht was auch was sehr Gutes, sagen wir mal so. Und alle leben in großen Städten, wo ich jetzt mal behaupte, dass du dir da nicht eine Bude leisten kannst, wenn du nicht, ja, ich sag mal, schon so mindestens 2,5 nach Hause bringst. Ja. Mindestens. Ja. Also das sind alles Menschen, die sehr, sehr, sehr gut im Saft stehen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist dann auch nochmal so ein Ding. Nochmal so ein weißt du, so dieser Hintergedanke, hey Alter, ihr telefoniert ja halt mit einem scheiß LKW-Fahrer. Ihr schreibt halt. Weißt du, ich habe eine Bombengeschäftsidee, Chris. Aber was schreibst du denn machst du? Ich berichte über eine alte Tätigkeit, die ich mal gemacht habe, aber nichts mit Musik oder so, aber wie verraten? Es hat was damit zu tun, bin ich oft montags, was ich vor meinem LKW-Fahrer-Job gemacht habe. Ja, weiß ich, soll ich das jetzt nicht sagen? Keine Ahnung, ich habe einfach nur Schiss, dass die Personen, also Wenn die das hören, ja, wenn die, ja. Quatsch, die hören auch das Chris, nicht. Man kommt ganz schnell auf mein Twitter-Profil und dann kann es ja schon mal sein, dass jemand nicht ganz so doof ist und sich denkt, Mensch, hier ist ein Podcast, da steht, dass der da mitmacht, ein anderer, höre ich mal rein. Ja, und dann ist es halt so. Genau, dann sage ich an der Stelle, es geht mir nicht darum, euch zu verletzen. Ist das eine schwule Frage? Es geht mir nur darum, mich. Habe ich ja noch nie erlebt, so ein schwules Schwein. Also. Ja, also, ja, das ist auch nochmal so eine Komponente, dass ich halt so denke, ja, ihr denkt, da ist jemand, weil er irgendwie gut schreiben kann, ja, da ist jemand, der tierisch der smart muss, ja, ist und so. Ja, ja, genau. Dabei bin ich das zwar auch, aber meine Lebensumstände spiegeln das so nicht. Ich lebe ein ganz anderes Leben, als ich nicht vorgaukle, sondern ich bin mit meinem zufrieden und hätte keinen Bock, ja, noch mehr Kraft aufzuwenden, um in so einer, ja, ganz schnelllebigen, auch nicht viel mehr verdienenden krassen Kinoindustrie, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, zu arbeiten. Ja. Das ist halt so ein 12, 13, 14 Stunden Tag. Und du verdienst weniger als das, was du jetzt verdienst. Aber der Beruf an sich wäre höher angesehen. Weißt du, also wenn du sagst, hier, der ist Theaterleiter, dann denken alle, oh. So, wenn du sagst, der fährt mit dem Truck durch Deutschland. Das Geräusch war schön. Oh. Ja, schönes Geräusch. Ja, also das sind alles so. Wie Lilly darauf reagiert, wenn sie die Geschichte morgen hören. Ja, das ist, man muss es wirklich so aus so einem, wahrscheinlich ist es ein Minderwertigkeitskomplex, den ich damit bediene. Kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich breche ja das gerade so, bin ja am Abbrechen. Ich bin ja jetzt ab nächster Woche dann 3 Wochen im Urlaub. du, da schreibst halt einfach nicht mehr und fertig. Aber es ist halt verlockend. Es ist einfach. Was schreibst du denn mit denen jetzt? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Bei iMessage? Was? Bei iMessage? nur WhatsApp halt. Das ist aber eine harte Number. Wieso jetzt? Weiß ich nicht. wie meinst du das jetzt? Sag mal. Ja, wenn da mal das, wenn die mal die Melli mal. Das, wenn mir, wie gesagt, kann alles durchlesen. Ja. Nichts. Naja, weil das ist, mag ja sein, aber nichtsdestotrotz wirft es erstmal Fragen auf. Okay, deswegen habe ich dich gefragt, ob du deine Geschichte mit den Telefonnummern erzählt hast. Weil hast du da irgendeine Telefonnummer geholt mit der Absicht, da irgendwie. Nee, so. Ich habe ja auch immer meine gegeben, aber es war halt eine ausgedachte Nummer. Ja. Ich habe noch, nie nie meine gegeben, kann ich dir schon sagen. Aber es bedingt sich halt. Nee, also ja, genau. Ich kann es dir nicht sagen. Also es war eine crazy Woche, kann man so sagen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Deswegen bist du so sentimental. Ja, wahrscheinlich. Und deswegen renne ich auch die ganze Zeit so durch die Gegend, so wie der Player hier von Stuttgart. Machen einen auf die Große. Aber ich habe jetzt eine Geschäftsidee entwickelt gerade währenddessen. Ja, gerade eben. Ja, und das ist nämlich ganz einfach. Sollte jetzt da jemand da draußen sein, ja, der einfach alleine ist, und findet sozusagen keine und hat irgendwie ein Problem damit, die richtigen Texte zu schreiben. Ich scheine da einen Nerv zu treffen. Ja, kann ich mich mit anschließen, da würde ich dann Franchise-Teilhaber sein. Kann ich ja auch ganz gut. Siehst du? Und dann sind wir einfach die Tinder-Gärtner. Sind wir die Tinder-Gärtner und eröffnen da sozusagen unser eigenes Business. Ich müsste dann vielleicht sagen, dass ich, das kann man auch gut vom Bock aus machen, glaube ich. Also das funktioniert ja. Wir müssten aber dann wahrscheinlich so ein Netzwerk irgendwie aufbauen, dass wir nicht doppelt schreiben und die Geschichten müssen schlüssig sein. Die Tinder-Nauten vielleicht? Was? Dass wir den Tinder-Nauten dann machen? Die Tinder-Nauten? Dass wir die dann vielleicht machen? Dass wir uns immer so Helme dann auch aufsetzen, meinst du? So Tinder-Helme wollte ich gerade sagen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Also die Tinder-Gärtner. Das ist eigentlich schon ein Trademark drauf, würde ich mal sagen. Tinder-Gärtner, ob wir das alle stemmen können? Wurstschneider. Tinder-Gärtner. Schaufensterpuppe. Also du, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Reaktion in dir aufkeimt, die ich eigentlich befürchtet habe. Welche denn? Findest du das jetzt sehr krass? Überraschend, sage ich mal. Also sehr krass, weiß ich nicht. Also nein, nee, also ich finde es überhaupt nicht krass. Punkt 1. Weil du mich auch kennst. Nee, also ich finde es grundsätzlich, finde ich sowas nicht krass, finde ich nicht schlimm. Aber ich hätte es dir nicht zugetraut. Punkt 2 und Punkt 3, weiß ich da gar nicht, wie da die Melli reagieren würde. Ja, das scheint ja dein größtes Problem zu sein. Hä? Das scheint ja erstmal für dich das größte Problem zu sein in dem Moment. Ja, das ist das einzigste Problem. Ja, aber wie gesagt, es geht ja hier Ich weiß natürlich, was du meinst, ist ja gar keine Frage. Aber ich hätte jetzt kein Problem damit. Du kannst halt, wenn die das sieht, wenn da die ein Tor 4 schreibt und das pusht dann auf dem Handy und dann fragt die, ja, wer ist denn hier Tor 4? Wenn das so wäre, würde ich es erklären. Ach so, ja gut, aber okay, dann hast du die stumm gestellt oder was? Nö, ich habe mein Telefon immer auf stumm. Nee, aber du, ach so. Ja, nee, ganz normal, es kommt gerade, ich versuche nicht irgendwas heimlich oder so. Gar nicht, weil es mir nicht darum geht. Es ist für mich, es könnten halt nicht Typen sein. Aber es geht mir nicht um dieses Zwischenmenschliche an sich. Es ist einfach. Ja, aber was meinst du denn, wenn die dann sagt, auch du schreibst mit denen bei Tinder, ja? Einfach so. Oder hast die bei Tinder kennengelernt? Was hast du bei Tinder gemacht? Frag dich dann. Ich würde genauso erklären, wie ich es dir jetzt erklärt habe. Einfach so davon gehört, also haben Freunde erzählt, wie es da so zur Sache geht und so. Ja. Und dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Kann es sein, dass du hier gerade dein kleines Backdoor kreierst in dieser Sendung? In welcher Hinsicht? Naja, weiß ich nicht. Das hier hörst du sogar nicht. Ich habe mit dem Chris drüber geredet. Nee, dann würde ich es eher andersrum machen, glaube ich. Also erstmal so in der Art, hey, guck mal, das ist doch lustig. So. Nee, also so würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Weil ja die Gefahr bestünde, dass es genau andersrum dann erstmal aufpoppt, sage ich jetzt mal. Also, weißt du, was ich meine? Also, nichtsdestotrotz bin ich sehr überrascht, ob dieser Tätigkeiten und bin immer noch sehr gespannt, wie Melli darauf reagiert. Trotz aller Erklärungsversuche. Oder was heißt Erklärungsversuche? Trotz aller Erklärungen. Also, Na, weil du mir dann unterschwellig schon so ein bisschen unterstellst, dass ich da... Nee, zu 100% nein. Zu 100% unterstelle ich da gar nichts und traue dir auch gar nichts zu. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, was Melli dir abkauft. Ja gut, das ist eine Vertrauensfrage. Das ist eine Vertrauensfrage. Würde ich so sehen jedenfalls. Also ich sag zu dir immer... Du weißt, wie die bei Gerhard Schröder ausgegangen ist. Stimmt. Aber ich mach das ja mit dir dann auch oft. Dreh's mal um. Sag ich ja auch. Genau. So, wenn ich es jetzt umdrehen würde, ich kann es nur so sagen, wenn ich jetzt das umdrehen würde und würde die Geschichte dann hören, dann würde ich im schlimmsten Fall nachfragen, ob einfach noch alle Tassen im Schrank sind, richtig? Also eingeordnet oder ob es da eine Fehlsortierung gibt. Ja. Und andere, also ich, aber es ist halt auch schwierig, dass ich das jetzt bewerten muss, aber ich würde fast noch sagen, oh, da mache ich mit. Also so, dann schreibe ich als Frau. Ich kann's. Ist so, jetzt pass mal auf. Völlig okay. Ohne. Ich kann es nur so sagen. Aber du kaufst mir das nicht 100% ab. Lass es vor 1-2 Monaten oder lass es vor 2-3 Monaten gewesen sein. Da hat irgendein Typ, mit dem Lilly mal gedatet hat, ihr mal geschrieben. Weil der sich wohl Streamer runtergeladen hat und er nicht so viele Streamer-Kontakte hatte. Und da hat er, oh Mensch, die Lilly hat Streamer. Du könntest ja mal wieder schreiben. So, dann habe ich das mitbekommen oder hat sie halt geschrieben, wer du bist und so, weil da wird ja, das musst du ja mal erst so irgendwie verifyen, sodass das auch die Person ist, die du kennst. Und dann steht da halt nur irgendwie so ein Buchstabe, ein Anfangsbuchstabe von der Person und dann, wenn dir halt irgendein Buchstabe schreibt, so hallo, wie geht's dir? Und dann musst du halt unweigerlich fragen, wer du bist. Und dann habe ich das halt so gesehen oder nee, sie hat mir das gezeigt. Ja, ich geschrieben, also habe ich gesagt, ja, wer ist denn das und so? Und dann hat sie so mit dem ein bisschen hin und her geschrieben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich richtig Bock drauf. Am liebsten wollte ich dann in ihrem Namen schreiben. Da hatte ich so Bock drauf. Aber dann, pass auf, und dann haben wir schon den Fehler gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall sind die dann zu WhatsApp rüber gewechselt. Und bei WhatsApp hat die halt ein Bild von mir und ihr. Okay, ja. Weißt du, dann, wenn da so ein Typ, der denkt, oh, die Lilly, die könntest du ja mal anschreiben, vielleicht will die da ein bisschen rumschäkern. und dann sieht er halt das Profilbild und dann hast du halt relativ schnell gemerkt bei dem Typen, ja, ich glaube, da ist relativ wenig zu holen momentan. Und da habe ich mich so geärgert, wirklich, habe ich mich so geärgert. Am liebsten hätte ich da noch den ganzen Abend lang weiter bei Streamer schreiben können, weißt du? Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Lag. Aber das muss doch dann auch bei dir so eine Art Machtgefühl gewesen sein. Weil du bist ja auch, ich möchte jetzt das damit nicht gleichsetzen. Aber ich kann dir nur so sagen, dass es doch auch für dich in dem Moment so das Ding ist, du weißt, dass die Gegenseite irgendwie denkt, der ist ja gerade irgendwie dem Richtigen auf der Spur sozusagen. Ja. Dabei bist du derjenige, der die Shots callt. Du, also genau. Das ist ein geiles Gefühl. Ich kann das einfach nur so sagen. Ohne, du hast ja auch nicht dabei gedacht, Mensch, das wäre ja cool, wenn die beiden sich dann mal aufgrund meiner super Texte treffen könnten oder so. Das hast du dir ja nicht gedacht, als du das für Lilly geschrieben hast. Und, so, ich kann das jetzt auch nur im Endeffekt so dir sagen. Es ist, aber ich verstehe, guck mal, ich hätte ja nicht so lange damit rumgehadert. Du weißt, dass ich ja eigentlich dann hier schon alles immer rausposaune und ist mir eigentlich egal. So. Also nicht alles, aber schon, sag mal, ich habe jetzt nicht so viele Geheimnisse. Aber ich weiß natürlich, dass man das so schwierig auffassen kann. Und das ist dann auch der Grund, wo ich mir denke, okay, alles klar, nee, da machst du das ist Quatsch. Lass das mal sein. So, und aufgrund dessen, ja, habe ich ja jetzt dann auch gedacht, du erzählst das jetzt hier nochmal, hast du noch eine gute Geschichte mitgenommen? Und fertig. Und was ich auch irgendwie. Das ist, glaube ich, derselbe Nerv, der da bei mir getroffen wird, wie bei dem Typen, der Lilly geschrieben hat, der am liebsten noch irgendwie weiter hätte schreiben wollen, so, weißt du? Gibt es in diesem Freundeskreis, in diesem Rich Kids Freundeskreis, der ja im Internet allgegenwärtig oder allseits bekannt oder inzwischen ist, gibt es zwei, die mal was von Lilly wollten. Zwei Typen. Ja? Mhm. Das ist jetzt halt schwierig. Ich werde da jetzt, glaube ich, also ich weiß definitiv, dass einer von den Rich Kids, der hört jetzt diese Sendung. Aber ich bin mir auch zu 100% sicher, dass er die Fresse halten wird. Weil das könnte, also ich glaube nicht, das könnte den ein oder anderen awkward Moment geben, wenn er das mal irgendwie in einer Bierlaune mal ansprechen würde. Und auf jeden Fall zwei Typen da, mit dem wir halt ab und zu was machen. Einer ist hoch offensichtlich, wollte er mal was von Lilly, und der andere auch relativ offensichtlich von dem, was Lilly mir so erzählt hat. Und da denke ich mir auch immer, ich finde es immer ganz geil, so, weißt du? Dass ich die dann habe und das geht zwar prinzipiell so ein bisschen in die Richtung wie bei mir, aber ist dann schon nochmal anders. Ne? Ja, es ist schon nochmal anders. Aber es ist trotzdem auch so eine Kontrollnummer, die du da hast. Und du weißt ganz genau, du bist derjenige, der an Lillys Seite steht, und kannst das relativ entspannt aus der Distanz beobachten, und deswegen macht das dann auch mehr Spaß, und weil du natürlich auch Verhaltensarten siehst und genau blickst, okay, alles klar, der versucht jetzt hier gerade. Das will ich gar nicht sagen, aber die versuchen nicht, sie haben ja auch Mädels. Ach so, okay. Sind jetzt keine Prachtperlen, aber... Ja, wer kann das schon von sich behaupten, außer wir beide? Also die eine, mal ganz im Ernst, die sieht aus wie ein Oger, nur in Weiß. Der weiße Oger. Die sieht aus wie ein Oger, nur in, hä? Der weiße Oger. Das ist der, es ist, so, Ricky, kennst du die Ludolfs? Ja. Die sieht aus wie ein verschollenes Mitglied von den Ludolfs. Schön. Und, ja. Ach, übrigens, der Typ ist übrigens der, dem ich im Dublin Inn das Gesicht neu justieren wollte. Oh, na dann. Vielleicht, jetzt wird mir einiges gewahr. Vielleicht hing das ein bisschen mit zusammen. Könnte, also ich würde es nachvollziehen können. Aber das muss ich nochmal sagen. Ich habe ich auch schon 100 Mal im Podcast gesagt. Aber ich sag's trotzdem, ich sag's noch 1000 Mal. Ich liebe meine Frau, ich liebe mein Kind, ich liebe mein Leben. Ich will die ist jetzt zum Beispiel gerade krank, so ein bisschen, ja. Die hat halt so Grippe, so. Das Kind wird auch erst krank. Ja, die ist aber wieder auf dem Damm. Da tut die mir so leid. Da tut die mir so leid. Ja. Also nur bei der kleinsten Grippe, da denke ich immer so, ach du arme kleine Frau. Und dann möchte ich immer, dass sie gesund wird. Und dann renne ich alle 10 Minuten hin zu ihr und sage, gibt's da irgendein neues Update? Ist schlimmer oder besser geworden und so. So, dass ich der schon so auf den Sack gehe, dass die dann irgendwann sagt, hau doch jetzt mal ab und geh mir nicht ständig auf den Sack mit, ob es mir besser geht oder nicht. Ich melde mich dann. So. Und es ist wahrscheinlich irgendein crazy Schalter, der bei mir da im Kopf umgelegt wurde. Ist bei mir genauso. Und vermutlich, ja. Andererseits denke ich mir so, ja klar, es wäre jetzt vielleicht viel cooler oder besser gewesen, da gar nichts drüber zu sagen. Aber im zweiten Moment denke ich mir so, für mich ist das eine Geschichte. Ja, für mich ist es einfach nur eine Geschichte, die keine große Bedeutung hat. Ich denke mir auch, dass in unseren Beziehungen, in deiner mit Lilly und auch in meiner mit Melly, das ganz schwierig ist, wenn dann Lilly und Melly ist ja auch lustig, oder? Was? Lilly und Melly ist auch lustig. Das ist ja wirklich, endet ja auch noch auf nee, aber das ist, also mir, also ich weiß es aus meiner Beziehung definitiv, und ich lege das dir jetzt so ein bisschen in den Mund, du kannst mir dann widersprechen, dass es schon nicht so gern gesehen ist, dass wenn jetzt da, sag ich mal, noch eine freundschaftliche Beziehung zu einer Frau besteht, da wird erstmal geäugt, sag ich jetzt mal. Mhm. So. Wie meinst du, zu einer Ex-Freundin? Nee, also jetzt weiß ich nicht, warum ich auf Philipp komme, aber ich komme jetzt trotzdem auf Philipp von Kostitsch? Hoppy-Day-Podcast. Vom Hoppy-Day-Podcast. Ich dachte, Philipp Kostitsch, was hat denn der jetzt damit zu tun? Kauft der jetzt auch beim Tobi ein? Der kauft da auch ein. Nee, aber weil der kennt, der, was weiß ich, 60 Millionen Leute auf Facebook. Ja, und schreibt da mit genauso vielen Weibern hin und her. Völlig gedankenfrei. Ja, da wird bestimmt auch mal ein krasser Spruch gebracht und so. Und Philipps, aber da muss man sagen. Warte, Philipps Frau, ja? Die Alexi, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie die ganze Zeit wie so eine Irre um dem herumrennt und denkt, oh Gott, der wird doch jetzt nicht. Weißt du, das ist wahrscheinlich auch eine Grundentspanntheit, die aus meiner Sicht auch bei mir völlig angebracht wäre. Dass Marihuana kommt, das ist völlig richtig. Was denn? Nee, ich musste gerade aufhören, weil du wolltest doch jetzt reingrätschen hier mit irgendwas. Ich wollte eigentlich nur reingrätschen, weil man muss ja auch ganz klar das horrende Alter da in die Debatte reinrufen. Ach, du meinst, weil der älter ist? Ein ganz alter Mann. Und weil er schon 3 Kinder hat, dass es da dann keine Bedürfnisse mehr gibt. Ich muss ja sagen, der hat ja schon 3 Kinder geboren und da ist ja auch wenig zu holen, also gerade auch im Beckenbereich. Untenrum. Aber in seinem letzten Podcast hat er erzählt, weil für die kleinen Kinder die Relation seines Pimmels so groß ist, also praktisch, weil sie ja kleine Kinder sind und selber noch kleine Pimmelmänner haben, denken sie immer, der Papa hat einen riesigen Pimmelmann. Und dann hat der Philipp so gesagt, er hofft immer, dass die in den Kindergarten gehen und den Kindergärtnerin sagen, mein Papa hat einen riesen Pimmel. Ja, fand ich gut. Hat aber recht, dann weise Worte. Nee, aber ich denke mir dann halt so, weißt du, was der Sendung fehlt? Das muss ich wirklich nochmal sagen, Einspieler würden der Sendung gut tun. Ja, ich weiß, man muss auch dieses Thema mal zum Ende bringen, weil man redet sich ja im Kopf und Kragen. Aber wieso? Nein, eigentlich nicht. Aber weißt du ungefähr, woher ich komme, wenn ich sage, dass... Wenn jemand ein bisschen Zynismus übrig hat in seinem Hirn und ein bisschen unspießigen Humor, dann ist es wirklich der Bursche. Ja, nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte mich mit Kopf und Kragen. Nee. So. Ja, das sowieso, das Kind, das ist... Also ja, aber das ist doch, ist das so viel anders? Wenn dich jemand auf Facebook anschreibt? Thema hatten wir auch neulich. Ja. Es gibt in diesem Mitch Kids Brimborium gibt's genau 2 weibliche Mitspielerinnen, die ich super nett finde. Das ist einmal hier, ne, die Jule, aber das ist halt Jule. Die hat auch den Blick, kennst du den Blick von Frauen? Hm. Wenn die dich angucken und du denkst einfach, okay. Geil, oder was? Hä? So okay, geil, oder in welche Richtung? Nein, der Blick kommt und du weißt, und you know your fucking role right now. So, du hast nichts zu sagen. Ah, okay, jetzt, okay, ja. Du bist mal schuldig. Mhm. Obwohl du nichts gemacht hast, obwohl du nur atmest, bist du schuldig. Ja. Den hat Lilly auch. Aber ich muss sagen, Jule hat den perfektioniert. Es ist High-Level-Shit-Blick. Ja, kann ich gut machen. Und dann gibt's da halt noch diese Carina. Ja. Weißt du, von der ich erzählt habe? Ja. Was heißt mit der du dich einfach nur gut verstehst und ihr habt dann... Nee, pass mal auf, jetzt, wenn das Lilly hört, ne? Von der ich erzählt habe, weil du irgendwie mich darauf gebracht hast. Du, das müssen wir erstmal sagen. Ja, vor allen Dingen hast du ja nicht erzählt, dass du sonst irgendwas mit der machen willst, sondern du hast ja nur erzählt, dass die einfach cool drauf ist. Genau, das ist die einzigste neben der anderen, die einfach ultra cool ist. Die ist so cool drauf und mit der kannst du so ironische Scheiße labern. Aber da denke ich mir auch immer, das Begrenzte aufs Nötigste, wenn man mal natürlich irgendwie da mal essen ist, mal wieder oder so, dann quatscht man natürlich irgendeinen Scheiß mit der. Aber ansonsten traue ich mich da nicht wirklich irgendwie was zum in die Wege zu leiten mal irgendwie, weißt du, ins Kino. Aber mit das ist doch total hirnverbrannt. Wär's ein Typ, würdest du mit dem alleine ins Kino gehen? Absolut, hundertprozentig. Weißt du, das ist ja das, ich verstehe, dass es natürlich da... Und hier auch wieder das Spiel, dreh's einfach um, wie würdest du es dann finden? Also wenn jetzt Lilly kommen würde und sagen, hey, hier, der Dennis, das ist echt ein super Kumpel, ich gehe mit dem jetzt mal ins Kino. Das würdest du dir auch vielleicht 2-mal angucken und beim 3. Mal dann... Naja, da hätte ich keine Ängste. Du weißt aber, glaube ich, trotzdem auch, was ich hinaus möchte. Ja, aber, ja. Ja, aber sobald man... Ja, also das wollte ich ja vorhin noch andeuten. Wenn der Herr Jordan... Das ist halt für mich die Person, da erzählt er ja selber oft drüber, dass er halt viele Leute auf Facebook kennt und mit vielen Leuten schreibt. Michael R. Jordan, ja. Genau, wenn der da angeschrieben wird von irgendeinem, ich sag jetzt mal Fan oder Hörer von Happy Day und die quatschen da so ein bisschen, da kannst du mir sagen, was du willst, da geht's doch nicht darum, dass er jetzt die Alexi betrügen möchte. Sondern da geht's ihm doch dann wahrscheinlich einfach um die nette Konversation und unter Umständen auch so um dieses Rumbubeln, sag ich jetzt mal so mit, ja, weißt du? Und das war's. Und das finde ich natürlich dann einerseits verständlich, dass natürlich jetzt, sag ich mal, die eigene Partnerin nicht so Bock drauf hat, dass du mit ihrer besten Freundin oder guten Freundin ständig um die Häuser ziehst. Ja. Aber andererseits stürzt die Freundin dann nicht, wenn du mit einem guten Kumpel um die Häuser ziehst. Ja. Ist aber halt, ja, ich muss dann mir zugutehalten, ich respektiere das zu 100%, dass Lilly das nicht gut findet. Das weiß ich ganz genau. Die, ja, natürlich. Würde das gut finden. Nee, du kannst das kannst auch nicht machen. Ist es halt so. Nee, das kannst, aber du kannst da nicht jetzt deinen Sturkopf durchsetzen und sagen, ich weiß, dass du das nicht willst, ich will es nur nochmal sagen. Und sagen, nee, ich ziehe das jetzt hier durch und da soll die sich mal mit auseinandersetzen. Hat sie halt Pech gehabt, wenn sie das nicht kapiert. Das kannst du eigentlich so nicht machen, außer du bist so ein Typ, der diese Freiheit braucht. Weißt du, dass du halt wirklich sagst, ich brauche diese Freiheit. Also es gibt ja also Typen, die mit jedem immer tralala und pipapo, so sag ich jetzt mal. Also das ist... Das hast du schön gesagt. Ja, schön zusammengefasst. Tralala und pipapo. Ja. Ja, aber kennst du nicht die Typen, die kommen mit ihrer Freundin in einen Club oder in eine Bar und auf einmal trennen die sich praktisch an der Tür und gehen danach wieder zusammen raus? So, und zwischenzeitlich hat die Alte mit 5 anderen Typen gesprochen, er hat mit 12 anderen Tussis gesprochen und die scheinen damit überhaupt kein Problem zu haben und man selber denkt sich so, wie kann so eine Beziehung funktionieren? Mhm. Wahrscheinlich funktioniert die viel besser als unsere, als deine, meine und seine. Aber nur deswegen, weil beide damit cool sind. Ja. Nicht, weil die grundsätzlich das so machen, weil du kannst das ja nicht auf jeden anwenden. Du kannst ja nicht sagen, jetzt online gerade gekommen, jetzt kannst du reinholen, nee, aber... Wer? Philipp Jordan, aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass beide cool mit der Situation sind. Und meinst du, das ist ein Problem, dass du cool damit bist und Melli nicht? Natürlich wäre es dann ein Problem, logisch. Also da aber ist es ein Problem? Na, aktuell nicht. Aber wie gesagt, aus dem Grund, weil ich auch keinen Bock habe, das irgendwie zu einem Problem werden zu lassen, war das halt für mich so ein, ich wollte das jetzt hier erzählen, weil ich es irgendwie lustig fand, wie ich mich daran ergötzt habe, da der Player zu sein in diesem ganzen Spiel. Ja, du bist der Player bei Tinder, das denkt bestimmt sonst kein anderer. Nein, du Depp, doch nicht so. Sondern in diesem Mikrokosmos, den ich mir da erschaffen habe, nur in diesem Kleinen, nicht in dem Großen und Ganzen. Ja. Nur da. Und das... hätte ich gerne mal vor 25 Jahren so erlebt, wenn ich abends weggegangen bin mit meinen Freunden. Warte mal, 25 Jahren? Das stimmt doch gar nicht. Da war ich ja 10. Vor 15 Jahren. Da hätte ich mir das, weil es ist ja auch so, es war jetzt nicht so, dass ich überhaupt da niemanden kennengelernt habe mit 20 oder so. Ganz normal. Also so wie jeder auch und alles ganz normal. Aber es ist halt immer so gewesen, dass du dann als Mann dir gefühlt, also so war ich jedenfalls drauf, ganz besonders viel Mühe geben musstest. Und wenn du dann, sag ich mal, mit dem Mädel da zusammengekommen bist, musstest du dir noch mehr Mühe geben, damit es nicht gleich wieder auseinandergeht. Mhm. Und das war auch ein Stück weit anstrengend. Und vielleicht ist es, meinst du also, ich hätte es nicht erzählen sollen? Doch, Melli wird es ja wahrscheinlich nie erfahren. Denk schon. Wieso lachst du jetzt? Dann ist es doch egal, ob du sie erzählt hast, weil hier, die hört ja den Podcast nicht. Doch. Unregelmäßig. Ja, dann wird es vielleicht doch erfahren, ja. Ja, aber es ist für mich ja auch kein Problem in der Hinsicht, dass ich mir da jetzt. Also ich, weißt du, für mich bedeutet das ja nichts. Ja, das glaube ich dir auch 100%. Aber ich glaube, das glaubt auch Melli. Aber nichtsdestotrotz fühlt sie sich da ein bisschen auf den Schlips getreten, dass du diesen Schritt gegangen bist, bei Tinder da rumzuswipen. Ja, weißt aber du? Es ist anders, und es ist aber, glaube ich, nochmal anders da, weil du da ja nichts so richtig aktiv machen musst. Also, warte, bevor du intervenierst, du musst ja kein großartiges Profil anlegen oder so. du klickst halt auf Facebook verknüpfen und das war's. So, also ich finde schon nochmal anders, wenn du da auf Elite-Partner gehen würdest und dich da einen halben Abend hinsetzt und weiß ich nicht, Sachen da einhackst. Also, da hat Lilly aber mal was Wahres gesagt, ne? Kannst du dich noch dran erinnern? Bei Elite-Partner alle 11 Sekunden verliebt sich ein Single. Einer. Das muss eine unfassbar trostlose Veranstaltung sein, dieses Elite-Partner. Aber jetzt hast du gerade das angesprochen, dass du dich so um Melli sorgst. Nee. Das ist bei mir auch so. Hä? Ach so, du meinst, wenn sie krank ist. Ja. Pass mal auf, ich würde sagen, wir binden das eine Thema ganz kurz ab mit einem Durchschnaufen. Es ist angebracht. Und greifen dann noch das Thema auf. Ich brauche auch kurz mal diese Durchschnaufpause. Und da habe ich mir gedacht, gibt's ein Gedicht. Du musst das Leben nicht verstehen. Dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren. Und hält den lieben jungen Jahren nach 9 seine Hände hin. Speeding motorcycle, won't you change me? Speeding motorcycle, won't you change me? In a world of funny changes, speeding motorcycle, won't you change me? Wird das gemacht, und zwar in sehr hässlicher Form, was die Eltern versäumten. Hier wird aufgeklärt. Ja, Chris, ich habe mich ein bisschen regeneriert jetzt. Hast du dich regeneriert, ja? Mein Mund ist noch ganz trocken vor Aufregung und ja, die Flasche Gallo ist halb leer. Schön. Ich habe übrigens ein neues Langzeitthema, das wir jetzt über Wochen strecken können. Das neue Rebecca steht an. Oh. Nämlich heißt das neue Thema Katja. Katja ist eine Kollegin von Lilly. die sie allerdings nur morgens beim Frühstücken und beim Mittagessen wahrnimmt. Da muss man aber sagen, Katja ist so unfassbar negativ eingestellt und unsympathisch, dass die Truppe rund um Lilly ab und zu sogar auf die Fresse haut. Ja, im Gang warten und ihr auf die Fresse hauen. Sogar überlegen, ob sie nicht einfach mal früher oder später zum Frühstück gehen, dass sie sie nicht antreffen. Ja gut, das ist dann natürlich schon eine Ansage. Und zwar, diese Katja hat, also die ist seit 20 Jahren Single, ist 39. Das ist schon auch eine Ansage, muss man sagen. Ja. Quasi die besten Jahre völlig verplempert. Mit was? Naja, ohne Mann zumindest verplempert. Okay, man weiß es nicht. Und sie ist halt ultimativ negativ. Sie redet halt, also ihr Way of Life ist wohl auch, dass sie freitags fürs Wochenende einkauft. Dann bis Sonntag im Bett bleibt und montags dann halt zur Arbeit geht. Das ist ihr Wochenende. Ist das verbrieft oder ist das eine Vermutung? Das erzählt sie. Okay, okay. Das erzählt sie ganz frei. Okay. Dann geht diese Katja mit einer Bekannten von Lilly, die ich auch kenne, ab und zu ins Fitnessstudio. Aber es ist halt immer, dass sie beide zusammen ins Fitnessstudio gehen, sich aber dann oft die Wege trennen, weil sie halt zusammen eigentlich so Kurse mitmachen wollen. Aber eigentlich ist es bisher immer der Fall gewesen, dass Katja die Kurse zu voll waren und zu laut. Ist dann die Sina, ist dann halt den Kurs machen gegangen und die Katja ist dann halt an diese Sitzfahrräder, weißt du? Ja. Und hat ein Buch gelesen, ist halt Fahrrad gefahren. Das hat sie dann irgendwie eine Stunde, anderthalb gemacht. So. Da weißt du halt schon, dass sie völlig abseits jeglicher sozialen Connectivity ist. Und dann gibt es da jetzt wohl irgendwie einen neuen bei denen in der Abteilung. Der sitzt da jetzt halt bei denen, saß da, also der ist jetzt irgendwie eine Woche da und saß jetzt immer zum Frühstück da bei denen. Ist halt neu in der Abteilung und sitzt jetzt bei denen halt beim Frühstück mit rum. Und den mag, also diese Katja mag den nicht. Und jetzt verlangt sie von allen, dass der abgestoßen wird aus der Gruppe. Also Lilly sagt auch, das ist ein netter Typ, so nichts Besonderes, ein ruhiger, aber ein netter Typ. So, man kann eigentlich nichts gegen den haben. Macht die das öffentlich und laut oder eher so im Verborgenen und leise? Macht die öffentlich und, also natürlich nicht, wenn er dabei ist, aber das macht sie dann öffentlich und sagt dann... Also die latscht dann zum Beispiel ins Büro wie so ein Brauereigaul und sagt, sag mal, der Michael, der geht mir aber gehörig auf die Brüste, zum Beispiel jetzt. Ja, sagt sie dann wohl, also das variiert halt auch, diese Truppe da, macht man dann halt ein bisschen später oder mal ein bisschen früher Mittag oder Frühstück und dann sind halt nicht immer alle zusammen, aber da sagt sie wohl dann auch mal da in der Runde, wenn er nicht dabei ist, Mensch, also der mag den überhaupt nicht, wollen wir den nicht irgendwie hier ausschließen aus der Gruppe und so, was ich schon mal ultimativ unfassbar finde, dann hat sie zwei oder drei Neffen. Und zu denen sagt sie per se nur Blagen. Aber manche nennen einfach Neffen oder Kinder so und meinen das, glaube ich, nicht abfällig. Also da kann ich jetzt zu 100% sagen, das meint sie 100% so, wie ich das meine, nämlich negativ. Okay. Nämlich die Mutter dieser drei Kinder, die muss jetzt in Reha, weil die ist halt ein bisschen ausgebrannt so, ne? Hat halt ja. Drei Kinder gekriegt und ist da jetzt ein bisschen kaputt. Job noch dazu halt, ne? Job, drei Kinder und muss jetzt mal irgendwie kurz in Reha und dann hat die Katja wohl auch gesagt, das ist unfassbar, da sollte sich doch die Blagen nicht aussuchen oder sollte sich die Blagen doch nicht zulegen und so. Labert über ihre eigene, was weiß ich, was das ist, Cousine oder so, übelst schlecht. Da habe ich mir auch schon gedacht, das ist ja so schön, das ist so ein Füllhorn von negativer Energie, diese Frau. So, und dann habe ich mich ja hier im Badezimmer auf die Fresse gelegt in der Dusche, ne? Ja. Habe ich dir erzählt. Mhm. Hat das Lilly erzählt beim Frühstück. Und dann ist sie wohl völlig patzig geworden. Da hat er dir doch bestimmt wieder die Schuld gegeben, oder? Okay. Und dann Lilly so und auch die anderen so, hä? Wie jetzt? Ja, so sind sie doch. Und dann, also Lilly hat auch vorher erzählt, dass sie vor mir duschen war und die Dusche deswegen halt nass war. Das heißt, die ist praktisch allen Menschen gegenüber erstmal so ein bisschen positiv gesagt skeptisch. Ja, genau, das würde ich gerade sagen. Positiv gesagt skeptisch gegenüber. Genau, Lilly hat halt erzählt, dass sie duschen war und ich danach dann halt duschen wollte und aber auf dem nassen Dusch Boden ausgerutscht bin und bin auf die Fresse geflogen. Und dann hat sie halt so völlig fast schreiend gesagt, hä, da hat er bestimmt wieder dir die Schuld gegeben. So, und da habe ich mir halt gedacht, was ist das für ein Mensch? Und da frage ich mich wirklich, das ist kein Zufall, dass die 20 Jahre keinen Kerl hatte. Nee, natürlich nicht. Es hat, also, das ist, da fällt mir nichts mehr ein, sagen wir mal so. Wenn eine Frau seit 20 Jahren keinen Typen bekommt und sie ist ja dann, wie alt war sie da bei ihrem letzten Freund? 19? 19. So, also dann, entweder sieht die unglaublich scheiße aus. Ich habe Bilder gesehen, also da kann man drüber wegsehen. Also sieht jetzt nicht katastrophal aus. Ja, aber selbst auch wenn eine Frau unglaublich scheiße aussieht, hat die noch bessere Chancen als ein Mann, der unglaublich scheiße aussieht. Genau. Ja, also ja, aber solche Menschen gibt's halt. Also es gibt so Menschen, die mit allem und sich selber vor allem unzufrieden sind und dementsprechend auch immer denken, dass alle anderen auch mit allen unzufrieden sind. Also weißt du, gerade damit impliziert sie ja nicht nur, dass du ein Arsch bist, weil du dann auf Lilly sauer bist. Ja, was ja überhaupt nicht war, als wenn es war maximal eigene Doofheit und dass ich ein iPad in der Hand hatte. Ja, das iPad ist, glaube ich, da ein ganz wichtiger Faktor. Ja, genau, hat er wieder dem iPad Schuld gegeben. Nee, aber, also, aber auch. Da ist mir nicht mal eine Nanosekunde die Idee gekommen, ihr überhaupt die Schuld zu geben. Also sowas Geisteskrankes, weißt du, was ich meine? Ja, aber gleichzeitig, ich meine, sie schiebt nicht Lilly die Schuld in die Schuhe, aber sie deutet schon an, ja, weil du ja da vorher geduscht hast und nicht, weißt du, trocken gemacht hat, also kackt sie da der Lilly auch nochmal auf den Kopf sozusagen. Also sie bereitet letzten Endes auch eine Brücke für dich. Du könntest praktisch jetzt sagen, ja, nee, genau, die Lilly hat nämlich nicht trocken gemacht. Weißt du, wenn du jetzt mit ihr unterhalten würdest. Hat sie das so angehört, als wenn alle Männer direkt immer dann so rumbölken und so negativ sind. Das geht ja nur um die Männer. Ja, ja, es ging hier um die Männer, genau. Immer, also es sind immer die, dann ist das so ein... Ihr O-Ton war halt wohl, ja, da hat er dir doch bestimmt wieder die Schuld gegeben. So, vor allen Dingen wieder, als wenn ich das jemals mal gemacht hätte für sowas, also so ein Quatsch. Dann ist doch klar, was da Sache ist. Ja, weil, kann ich dir auch sagen. Ja. Frustriert, weil sie abgefuckt wurde von einem Typen. So, vielleicht nicht nur von einem, sondern von mehreren. Und das ist gut, das kann man wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt haben wir wahrscheinlich das nicht erleben müssen, aber auch ich kenne Männer, die immer, also wirklich, die haben halt nie einen Punkt landen können bei Frauen. Entweder hatten sie zu hohe Ansprüche und haben die falschen angesprochen oder sie sahen halt einfach scheiße aus. Ja, es gab halt immer irgendwie einen Grund, warum die nicht bei Frauen gelandet sind. Und die entwickeln auch so einen unterschwelligen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Hass gegenüber Frauen. Und das kann der natürlich genauso passiert sein, der Alten da von Lilly. Dass die jetzt praktisch sich fünfmal in den Falschen verliebt hat und der sie jedes Mal hat abblitzen lassen. Vielleicht sogar noch da dreimal gefickt wurde und liegen lassen wurde. Was sagst du? 19 schon? So viele schlechte Erfahrungen gemacht? Ist halt die Frage, wie viele sind für dich persönlich schlecht? Also weißt du, ab wann ist es unerträglich? Es kann bei einem zwei oder drei Mal sein, beim anderen 200 Mal. Also ach so, und dann ist es auch so, hoffentlich kriege ich das nicht noch zusammen. Da manchmal, also sie versuchen halt relativ wenig mit ihr zu machen, aber dann wird sie auch manchmal zum Feiern eingeladen, ne? Das ist ja auch merkwürdig. Warum machen die das denn? Weiß ich nicht. Das ist genau wie jetzt letztes Wochenende. Da waren Pärchen da, die haben effektiv keinen Redeanteil gehabt und keinen sozialen Anteil an der Runde gehabt. So, weißt du, und das ist einfach, ich weiß nicht, das muss an diesen Menschen, an diesem Bildungsstatus liegen oder an diesem Bildungsstand, dass man einfach sagt, ja, weil es so ist und ich kann's dir nicht erklären. Es war für mich völlig abzusehen. Ich saß da mit Benny und habe da einen ganzen Tag, einen ganzen Nachmittag bis in die Nacht, habe ich gequatscht, habe Bier getrunken und haben gelacht und haben noch ein paar Videos geguckt auf dem Fernseher und so. Und ich habe den anderen Typen auch gesagt, komm doch rüber hier. Der saß halt direkt auf der anderen Seite von der Couch. Wir haben halt eine relativ große Couch, also ne, so, komm doch rüber. Nee. Und da hat halt nichts gesagt. Und das machen sie wohl bei der auch so. So, jetzt pass auf. Jetzt haben die sich wohl mal verabredet für nächste Woche Samstag, gehen sie feiern. Da hat sie schon dann 4-5 Tage im Vorfeld Magenprobleme, die sie vorspielt. Um nicht mit feiern gehen zu müssen. Okay. Um nicht mitzumissen. Ja, aber dann würde ich die halt nie wieder fragen und fertig. Tja, aber das, auf selbe Granit stoße ich bei Lilly auch. Ja, was sagt sie denn, wenn du sagst, dann lad sie doch nicht mehr ein? Kommt eigentlich nichts zurück. Da kommt meistens mal, soll ich sie jetzt wieder ausladen? So, das ist einfach nur, Höflichkeit, glaube ich. Das ist, glaube ich, einfach nur Höflichkeit. Ja. Man fragt die halt so, weißt du? Ja, ich meine, ich verstehe das schon, dass es nicht so leicht ist, wenn du da häufiger miteinander arbeitest, das auch dann so ein bisschen, ich sag mal, geheim zu halten. Weißt du, du wirst ja dann auch normal darüber sprechen können. Und dann hast du vielleicht auch so einen voreilenden Gehorsam, dass du dann sagst, naja, wenn ich jetzt hier dann mit der Ulrike drüber spreche, dass wir uns am Wochenende alle treffen, alle Mädels von dieser Etage oder weißt du, Kuckuck, und sie sitzt da und ausgerechnet sie nicht, ist ein bisschen doof. Weißt du, das kann ich schon nachvollziehen. Aber es ist natürlich, erstens mal kann die andere sich da gar nicht ändern. Also weißt du, sie versteht vielleicht gar nicht, dass sie da gerade mega Mist baut. Vielleicht wäre es da wirklich geschickter, einfach mal mit der Brechstange draufzuschlagen und einmal wirklich so für richtig Mayhem zu sorgen. Und vielleicht wird es dann sogar vielleicht. Das war natürlich genau das, was ich auch angesprochen habe. Ich lasse mir alle nochmal erzählen von Lilly. Es waren auch Geschichten, da konnte ich es einfach nicht fassen, wie negativ und abgrundtief böse dieser Mensch ist. Und da habe ich halt auch gesagt, ja, aber sprech das doch mal an. Katja, Mensch, ich möchte dir jetzt wirklich nicht wehtun oder zu nahe treten, aber meinst du nicht, dass deine Art und Weise, über und mit Menschen zu reden, ein großer Anteil daran ist, dass du 20 Jahre keinen Mann hattest und dass du oft hier auch dir eine neue Gruppe suchen musst beim Frühstücken, weil irgendwie die Gruppe, mit der du sonst immer unterwegs bist, merkwürdigerweise, ohne was zu sagen, früher oder später beim Frühstücken war? So, weißt du, so, ich würde es einfach mal so ansprechen. Ich oder wenigstens einfach mal schreiben. So ansprechen. Also, was heißt wenigstens, das ist immer leicht gesagt, weil... Nicht ansprechen. Na, ja, gebe ich dir hundertprozentig recht, aber ich sag halt auch, es ist leicht gesagt, weil du am nächsten Tag mit dieser Person wieder zusammenarbeiten musst. Ja, aber die sitzen doch nicht in einem Büro. Ja, aber die sehen sich jeden Tag. Ja. Das ist schon scheiße, wenn dann sowas zwischen einem steht. Also das kann, da ist es dir vielleicht fast lieber, dass man sich gar nichts zu sagen hat, aber auch, weißt du, nichts Schlechtes oder keine Hintergedanken hat irgendwie. Es ist... Ich persönlich gebe dir ja recht. Ich denke mir auch so, hey, entweder ladet ihr die nicht mehr ein oder wenn euch das stört, dann sagt's ja. Aber ich verstehe gleichzeitig, dass es nicht so einfach ist, wie ich es mir jetzt mache. Also es ist immer leicht gesagt, aber das Umsetzen fällt dann schon ein bisschen schwer. Selbst Menschen, die du überhaupt nicht magst, also wirklich, und das kann ja nicht sein, dass sie die gar nicht mögen, weil sonst würden sie ja nicht fragen. Also wenn sie sie wirklich hassen würden, würden sie sie nicht einladen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich mir nicht so sicher. Ja, aber wenn du jemanden wirklich hasst, jetzt überleg mal, wenn du einen Menschen wirklich hasst, lädst du den nicht ein. Das machst du ein bisschen aus Mitleid. Du erkennst, dass der ein paar Macken. Guck mal, zum Beispiel, ich hatte auch so eine Phase zwischen 20 oder zwischen 19 und 20, vielleicht noch bis ins 21 rein. Da war ich auch, also hätte ich mich jetzt auch nirgendwo eingeladen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich wirklich problematisch. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Boys rund um Tobis Clique das ein oder andere Mal sich gedacht haben, ja komm ey, das jetzt nimmst du halt mit dazu, wird vielleicht schon mal irgendwann. Und immer mal wieder haben die mir dann damals schon klar gemacht, Alter, du hast schon irgendwie eine Schraube locker. Guck mal, dass du dich da irgendwie erdest. Und letzten Endes hat mir das dann auch geholfen. Also, weißt du, du musst dir erstmal selber darüber klar werden, dass du da gerade einen Fehler machst, weil aus ihrer Sicht macht sie ja nichts falsch. Ganz im Gegenteil. Sie ist der Meinung, alles läuft perfekt. Also, nicht, es läuft nicht perfekt, aber sie hat recht. Die Männer sind alle Schweine zum Beispiel. Genau. Ihr Standpunkt, der ist mit Sicherheit unumrückbar, aber ich glaube, sie ist sich zu 100% sicher, dass sie auch weiß, dass in ihrem Leben mit Sicherheit nicht alles optimal läuft. Dass sie keine Kinder hat, dass sie keinen Mann hat und dass sie nicht verheiratet ist mit 40, mit fast 40. Das wusste ich ja sogar mit 20, dass bei mir da irgendwas nicht hundertprozentig läuft. Aber gleichermaßen haben die mich mit Sicherheit nicht auf den Tod gehasst, sonst hätten sie ja nicht gesagt, ja, komm vorbei oder so. Also, weißt du, so. Und das meine ich ja jetzt auch bei Lilly und wie? Katharina? Nee. Katja. Katja. Das kann ja nicht so sein, dass sie die wirklich abgrundtief hassen, sondern da muss ja schon ein gewisser Sympathiewert da sein, aber sie hat halt so Macken, die bisweilen unerträglich werden. Da, und man kann ja auch, weißt du, mit Kleinigkeiten, wenn sie zum Beispiel sagt, ja, da war doch bestimmt sauer, da könnte man jetzt ja auch sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, Katja, denk doch nicht immer so negativ. Nicht alle Männer sind Schweine. Mein Mann würde mir da niemals die Schuld geben. Warum sollte er auch? Weißt du, also einfach gar nicht sie direkt angreifen, sondern die Situation ganz normal erklären. Genau, das hat sie halt verfehlt, die Chance. Das habe ich nämlich genau auch zu dir auch gesagt, zu Lilly auch gesagt. Genau da hättest du jetzt sagen müssen, nee, Da hat er, also warum sollte er auch einen Gedanken daran vergeuden, mir die Schuld zu geben? Ist ja totaler Quatsch, warum sollte er das machen? Aber das ist halt tierisch schwer, weil du in dem Moment ja schon du rechnest ja gar nicht mit so einer Reaktion. Und genau, das zum einen, und da ist sie auch der absolut falsche Mensch. Also die ist so, die geht so jeglicher irgendwie zwischenmenschlicher Konfrontation aus dem Wege. Deswegen ist sie auch immer die, die mir erzählt, wie andere in dieser Gruppe ihr erzählen, wie kacke sie sie finden. Also Lilly mag sie auch nicht. Aber sie würde halt nie sagen, die ist kacke. Ja. Aber ich weiß es, das weißt du? Ja, na klar, aber es ist halt schwierig. Es ist einfach schwierig, weil wenn du dich dann wirklich gezwungenermaßen bei einer Freundschaft oder bei Bekannten kannst du denen ja noch aus dem Weg gehen, aber beim Arbeitsplatz ist es halt dann wirklich so, du hast, wenn auch nicht jetzt persönlich, aber trotzdem immer diesen Kontakt jeden Tag miteinander. Und wenn, also ich weiß es auch von Maddie, die hatte auch mal eine Kollegin, die fand sie auch nicht so ganz knorke. Es war aber lange nicht so schlimm wie jetzt bei Lilly und der Katja. Aber da hat sie auch manchmal so gesagt, oh, die ist unausstehlich so. Weil es halt, die hat so eine Öko-Art gehabt und so. Und ja, und da hat sie halt wahrscheinlich so sich selber gedacht, okay, da muss ich halt jetzt durch. Und ja, man arbeitet so gut, wie es geht, miteinander zusammen und denkt sich seinen Teil. Und das geht ja auch noch, dass man es so macht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich Melli mit der privat getroffen hätte oder sie irgendwie eingeladen hätte zu irgendeiner Feier. Deswegen wundert mich das ja, dass die anderen Mädels diese Katja da einladen. Weißt du? Weil, und wie gesagt, Melli hatte mit der keinen richtigen Beef. Wenn das irgendwie alle 14 Tage vorkommt, so ist es nicht. Naja, aber es kommt vor. Ja, einmal in 6 Monaten oder so. Ja gut, ist auch nicht oft klar. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, kann ich dir schon sagen. Also es klingt zumindest wieder echt nach... Da ist mir jetzt erst die Idee gekommen, Lilly hat mir schon seit Wochen erzählt die mir die Geschichten von dieser Katja. Und das ist so unglaublich, das ist so unfassbar, was diese Frau für eine Weltanschauung hat. Ich dachte mir, da muss man jetzt einfach den geneigten Podcast-Hörer im Bilde mitlassen. Ja, ins Boot holen und dann wird natürlich berichtet, wie das weitergeht. Es ist ja, also nach diesem Podcast würde ich mal sagen, ist fast alles möglich. Selbst, dass zum Beispiel ich und Katja da mal irgendwann uns treffen. Bei dir in Hannover. Dass du und Katja mal ein Tinder-Match habt, das kann natürlich sein. Das ist alles wirklich jetzt. Ja, so ist es einfach. Guck mal, selbst bei die WWE versucht ständig so Überraschungsmomente zu kreieren. Zack, what's up? Einfach mal so eine Ausgabe. Langsam eingeleitet. Das war fast schon so ein Doink gegen 1-2-3-Kid-Match am Anfang mit Oculus Rift und so. Ja. Und bam, kommt da völlig überraschend der Undertaker zurück und verkloppt The Rock. Also es war ja im Endeffekt so ein Moment. Aber The Rock ist nur via Satellite da. Er verkloppt den Monitor. Mit PlayStation VR auf dem Kopf, verkloppt er ihn. So könnte man so ein Podcast-Cover jetzt kreieren, Chris. Wie ein Undertaker mit PlayStation VR drauf? Ja, via The Rock verklopft, genau. Verklopft. Wie findest du jetzt die WrestleMania-Card? Wahnsinn. Ich kann es kaum abwarten. Wann ist es eigentlich soweit? Am 2.4. Oh, da habe ich keine Zeit. Ausgerechnet, leider keine Zeit. Ja, also leider. Ich gucke mir auf jeden Fall, das habe ich mir vorgenommen, dass ich mir jetzt keine Raw-Ausgabe mehr vorher angucke und danach auch nicht. Und WrestleMania, da bin ich aber nicht dabei, das kann ich schon mal sagen. Ja, definitiv, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei TakeOver Dallas, da bin ich dabei. Völlig zu Recht. Auch immer delivered. Vielleicht gucke ich es mir auch an. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bis morgen, vielleicht bis übermorgen. Du hast ja schon angekündigt, dass wir am Sonntag eine 4-Ecken-2-11er-Folge machen. Ich trinke Samstag nicht. Ich wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, vor der Tür sitze ich mit meinem iPhone und muss mir da eine Verbindung tethern. Ich gucke Samstag Divergent. Ja, das hast du genau gestern auch schon gesagt. Nee, also ich bin dem ganz offen gegenüber eingestellt, dass wir am Sonntag morgens, also es müsste dann schon um 10 sein, eine Session abhalten, schön 4-Ecken-2-11er. Aber es könnte auch sein, Chris, das ist mir nämlich jetzt gerade erst bewusst geworden, dass wir diesen Monat zum ersten Mal an unsere 21-Stunden-Grenze stoßen. Das mit Recht aber. Ja, mit das wäre der erste Monat, seitdem wir Non-PG wieder gestartet haben. Das ist die 4-Ecken-2-11er Power Week, merkst du das? Absolut. Das wäre der erste Monat, in dem wir wirklich die kompletten 21 Stunden ausnutzen. Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass uns das viele zugetraut haben, dass wir nach, wann haben wir damit wieder angefangen? Im Juni, glaube ich. Dass wir nach, also wenn man das zusammenrechnet, sind es ja irgendwas mit 9 Monaten, immer noch so am Ball bleiben. Nicht alle, das ist ein kleiner Shoot, gebe ich zu, aber zumindest 2. Ja. Ja. Ja. Ja, Pocho muss einfach mal wieder hier Zeit finden für uns. Das ist ein Hilferuf meinerseits. Pocho, ja, aber melde dich. Wir vermissen dich. Ja, wir wollen mit dir podcasten. Du bist uns ans Herz gewachsen. Vielleicht sollte man auch einfach mal beim Counter-Strike Go Auktionshaus vielleicht auch einfach mal Öffnungszeiten einführen. Dass man vielleicht dann eventuell auch mal nicht. Obwohl, dann gibt's ja immer noch Teso und Fallout 4. Du redelst in Rätseln. Wieso? Ich habe keine Ahnung, was ich kenne die ganzen Plattformen nicht. Aber Fallout 4 kennst du doch. Habe ich noch nie gehört von. Ist das ein Spiel, das man gerade spielt? Ja, mit dem Klempner. Ah ja, das finde ich gut. Ach, das ist das? Ja, kenne ich. Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt komm mal, Junge, komm. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Echt mal, komm mal. Also für einen Pocho habe ich mir jetzt überlegt, wollte ich jetzt zum Schluss tief... Ich dachte, da singen wir jetzt im Kanon. Jemand zieht sich aus. Du darfst jetzt wählen, pass mal auf. Du darfst jetzt wählen ein Lied für einen Pocho als Rausschmeißer. Entweder Powerorgel. Ja. Oder ein Lied. Und das vielleicht passt das jetzt thematisch besser. Tief wie deine Augen. Ja, aber ich glaube, da wird Pocho zu sentimental. Ich glaube, er muss aufwachen. Also, Orgel? Powerorgel. Gut, Chris. Wir hören uns aller Wahrscheinlichkeit nach am Sonntag, aber spätestens nächste Woche. Ja. Bis denn, Antenne. Ja. Ahoi.